Erstes Abenteuer von Meister Floh, Teil 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann. Ein Märchen in 7 Abenteuern zweier Freunde. Erstes Abenteuer, Teil 1. Einleitung. Worin der geneigte Leser so viel aus dem Leben des Herrn Peregrinus Tyß erfährt, als ihm zu wissen nötig. Die Weihnachtsbescherung bei dem Buchbinder Lämmerhirt in der Kalbecher Gasse und Beginn des ersten Abenteuers. Die beiden Alinen. Es war einmal. Welcher Autor darf es jetzt wohl noch wagen, sein Geschichtlein also zu beginnen? Veraltet, langweilig, so ruft der geneigte oder vielmehr ungeneigte Leser, der nach des alten römischen Dichters weisem Rat gleich medias in res versetzt sein will. Es wird ihm dabei zumute, als nehme irgendein weitschweifiger Schwätzer von Gast, der eben eingetreten, breiten Platz und räuspere sich aus, um seinen endlosen Sermon zu beginnen, und klappt unwillig das Buch zu, das er kaum aufgeschlagen. Gegenwärtiger Herausgeber des wunderbaren Märchens von Meister Floh meint nun zwar, dass jener Anfang sehr gut und eigentlich der beste jeder Geschichte sei, weshalb auch die vortrefflichsten Märchenerzähler, als da sind Ammen, alte Weiber und andere, sich desselben jederzeit bedient haben, da aber jeder Autor vorzugsweise schreibt, um gelesen zu werden, so will er, besagter Herausgeber nämlich, dem günstigen Leser durchaus nicht die Lust nehmen, wirklich sein Leser zu sein. Er sagt demselben daher, gleich ohne alle weitere Umschweife, dass demselben Peregrinus Tyß, von dessen seltsamen Schicksalen diese Geschichte handeln wird, an keinem Weihnachtsabend das Herz so geklopft hatte vor banger, freudiger Erwartung, als gerade an demjenigen, mit welchem die Erzählung seiner Abenteuer beginnt. Peregrinus befand sich in einer dunklen Kammer, die neben dem Prunkzimmer gelegen, wo ihm der heilige Christ einbeschert zu werden pflegte. Dort schlich er bald leise auf und ab, lauschte wohl auch ein wenig an der Tür, bald setzte er sich still hin in den Winkel und zog mit geschlossenen Augen die mystischen Düfte des Marzipans, der Pfefferkuchen ein, die aus dem Zimmer strömten. Dann durchbebte ihn süßer, heimlicher Schauer, wenn, indem er schnell wieder die Augen öffnete, ihn die hellen Lichtstrahlen blendeten, die, durch die Ritzen der Tür hereinfallend, an der Wand hin und her hüpften. Endlich erklang das silberne Glöcklein, die Tür des Zimmers wurde geöffnet, und hinein stürzte Peregrinus in ein ganzes Feuermeer von bunt flackernden Weihnachtslichtern. Ganz erstarrt blieb Peregrinus vor dem Tische stehen, auf dem die schönsten Gaben in gar hübscher, zierlicher Ordnung aufgestellt waren. Nur ein lautes »Ach«, drängte sich aus seiner Brust hervor. Noch nie hatte der Weihnachtsbaum solch reiche Früchte getragen, denn alles Zuckerwerk, wie es nur Namen haben mag, und dazwischen manch goldene Nuss, mancher goldene Apfel aus den Gärten der Hesperiden hing an den Ästen, die sich beugten unter der süßen Last. Der Vorrat von dem auserlesensten Spielzeug, schönem, bleiernem Militär, ebensolcher Jägerei, aufgeschlagenen Bilderbüchern und so weiter, ist gar nicht zu beschreiben. Noch wagte er es nicht, irgendetwas von dem ihm bescherten Reichtum zu berühren. Er konnte sich nur mühen, sein Staunen zu besiegen, den Gedanken des Glücks zu erfassen, dass das alles nun wirklich sein sei. »O meine lieben Eltern! O meine gute Aline!« so rief Peregrinus im Gefühl des höchsten Entzückens. »Nun«, erwiderte Aline, »hab ich's so recht gemacht, Peregrinchen? Freuest du dich auch recht von Herzen, mein Kind? Willst du nicht an die schönen Waren näher betrachten? Willst du nicht das neue Reitpferd, den hübschen Fuchs hier versuchen?« »Ein herrliches Pferd«, sprach Peregrinus, das aufgezäumte Steckenpferd mit Freudentränen in den Augen betrachtend. »Ein herrliches Pferd, echt arabische Rasse.« Er bestieg denn auch gleich das edle, stolze Ross. Mochte Peregrinus aber sonst auch ein vortrefflicher Reiter sein, er mußte es diesmal in irgendetwas verfehlt haben, denn der wilde Pontifex, so war das Pferd geheißen, bäumte sich schnaubend und warf ihn ab, daß er kläglich die Beine in die Höhe streckte. Noch ehe indessen die zum Tode erschrockene Aline ihm zu Hilfe springen konnte, hatte Peregrinus sich schon emporgerafft und den Zügel des Pferdes ergriffen, das eben, hinten ausschlagend, durchgehen wollte. Aufs Neue schwang sich Peregrinus nun auf und brachte, alle Reitkünste aufbietend und mit Kraft und Geschick anwendend, den wilden Hengst so zur Vernunft, daß er zitterte, keuchte, stöhnte, in Peregrinus seinen mächtigen Zwangherrn erkannte. Aline führte, als Peregrinus abgesessen, den Gebeugten in den Stall. Die etwas stürmische Reiterei, die im Zimmer, vielleicht im ganzen Haus, einen unbilligen Lärm verursacht, war nun vorüber, und Peregrinus setzte sich an den Tisch, um ruhig die andern glänzenden Gaben in näheren Augenschein zu nehmen. Mit Wohlbehagen verzehrte Peregrinus einigen Marzipan, indem er diese, jene Gliederpuppe ihre Künste machen ließ, in dieses, jenes Bilderbuch guckte, dann Heerschau hielt über seine Armee, die er sehr zweckmäßig uniformiert und mit Recht deshalb unüberwindlich fand, weil kein einziger Soldat einen Magen im Leibe. Zuletzt aber Fortschritt zum Jagdwesen. Mit Verdruß gewahrte er jetzt, dass nur eine Hasen- und Fuchsjagd vorhanden, die Hirschjagd sowie die wilde Schweinsjagd aber durchaus fehlte. Auch diese Jagd mußte ja da sein. Keiner konnte das besser wissen als Peregrinus, der alles selbst mit unsäglicher Mühe und Sorgfalt eingekauft. Doch höchst nötig scheint es, den günstigen Leser vor den ärgsten Missverständnissen zu bewahren, in die er geraten könnte, wenn der Autor ins Gelang hinein weiter erzählte, ohne daran zu denken, dass er wohl weiß, was es mit der ganzen Weihnachtsausstellung, von der gesprochen wird, für eine Bewandtnis hat, nicht aber der gütige Leser, der eben erfahren will, was er nicht weiß. Sehr irren würde jeder, welcher glauben sollte, dass Peregrinus Tyß ein Kind sei, dem die gütige Mutter oder sonst ein ihm zugewandtes weibliches Wesen, romantischerweise Aline geheißen, den heiligen Christ beschert. Nichts weniger als das. Herr Peregrinus Tyß hatte 36 Jahre erreicht und daher beinahe die besten. 6 Jahre früher hieß es von ihm, er sei ein recht hübscher Mensch. Jetzt nannte man ihn mit Recht einen Mann von feinem Ansehen. Immer, damals und jetzt, wurde aber von allen getadelt, dass Peregrinus zu sehr sich zurückziehe, dass er das Leben nicht kenne und dass er offenbar an einem krankhaften Trübsinn leide. Väter, deren Töchter eben Mann war, meinten, dass der gute Tyß, um sich von seinem Trübsinn zu heilen, nichts Besseres tun könne als heiraten. Er habe ja freie Wahl und einen Korb nicht so leicht zu fürchten. Der Väter Meinung war wenigstens hinsichtlich des letzten Punkts insofern richtig, als Herr Peregrinus Tyß außerdem, dass er wie gesagt ein Mann von feinem Ansehen war, ein sehr beträchtliches Vermögen besaß. Dass ihm sein Vater, der Herr Balthasar Tyß, ein sehr angesehener Kaufherr, hinterlassen. Solchen hochbegabten Männern pflegt ein Mädchen, das, was Liebe betrifft, über die Überschwänglichkeit hinaus, das heißt wenigstens 3 bis 24 Jahre alt geworden ist, auf die unschuldige Frage, »Wollen Sie mich mit Ihrer Hand beglücken, o Teure?« selten anders als mit roten Wangen und niedergeschlagenen Augen zu antworten, »Sprechen Sie mit meinen lieben Eltern, Ihrem Befehl gehorche allein«, ich habe keinen Willen. Die Eltern falten aber die Hände und sprechen, »Wenn es Gottes Wille ist, wir haben nichts dagegen, Herr Sohn.« Zu nichts weniger schien aber Herr Peregrinus Tyß aufgelegt als zum Heiraten. Denn außerdem, daß er überhaupt im Allgemeinen menschenscheu war, so bewies er insbesondere eine seltsame Idiosynkrasie gegen das weibliche Geschlecht. Die Nähe eines Frauenzimmers trieb ihm Schweißtropfen auf die Stirn, und wurde er vollends von einem jungen, genugsam hübschen Mädchen angeredet, so geriet er in eine Angst, die ihm die Zunge band und ein krampfhaftes Zittern durch alle Glieder verursachte. Eben daher mochte es auch kommen, dass seine alte Aufwärterin von solch seltener Hässlichkeit war, dass sie in dem Revier, wo Herr Peregrinus Tyß wohnte, vielen für eine naturhistorische Merkwürdigkeit galt. Sehr gut stand das schwarze, struppige, halb ergraute Haar zu den roten, triefenden Augen, sehr gut die dicke Kupfernase zu den bleichblauen Lippen, um das Bild einer Blocksberg-Aspirantin zu vollenden, so daß sie ein paar Jahrhunderte früher schwerlich dem Scheiterhaufen entgangen sein würde. Statt daß sie jetzt von Herrn Peregrinus Tyß und wohl auch noch von anderen für eine sehr gutmütige Person gehalten wurde. Dies war sie auch in der Tat, und ihr daher wohl nachzusehen, daß sie zu ihres Leibes Nahrung und Notdurft in den Stundenreihen des Tages so manches Schnäpschen einflocht und vielleicht auch zu oft eine ungeheure, schwarzlackierte Dose aus dem Brusttuch hervorzog und die ansehnliche Nase reichlich mit echtem Offenbacher fütterte. Der geneigte Leser hat bereits bemerkt, dass diese merkwürdige Person eben dieselbe Aline ist, die die Weihnachtsbescherung veranstaltet. Der Himmel weiß, wie sie zu dem berühmten Namen der Königin von Golconda gekommen. Verlangten aber nun Väter, dass der reiche, angenehme Herr Peregrinus Tyß seiner Weiberscheu entsage und sich ohne weiteres vereheliche, so sprachen dagegen wieder alte Hagestolze, dass Herr Peregrinus ganz recht tue, nicht zu heiraten, da seine Gemütsart nicht dazu tauge. Schlimm war es aber, daß viele bei dem Wort Gemütsart ein sehr geheimnisvolles Gesicht machten und auf näheres Befragen nicht undeutlich zu verstehen gaben, daß Herr Peregrinus Tyß leider zuweilen ein weniges überschnappe. Ein Fehler, der ihm schon von früher Jugend her anklebe. Die vielen Leute, die den armen Peregrinus für übergeschnappt hielten, gehörten vorzüglich zu denjenigen, welche fest überzeugt sind, daß auf der großen Landstraße des Lebens, die man der Vernunft, der Klugheit gemäß einhalten müsse, die Nase der beste Führer und Wegweiser sei, und die lieber Scheuklappen anlegen, als sich verlocken lassen von manchem duftenden Gebüsch, von manchem blumichten Wiesenplätzlein, das nebenher liegt. Wahr ist es freilich, daß Herr Peregrinus manches Seltsame in und an sich trug, in das sich die Leute nicht finden konnten. Es ist schon gesagt worden, daß der Vater des Herrn Peregrinus Tyß ein sehr reicher, angesehener Kaufmann war. Und wenn noch hinzugefügt wird, daß derselbe ein sehr schönes Haus auf dem freundlichen Rossmarkt besaß, und daß in diesem Haus, und zwar in demselben Zimmer, wo dem kleinen Peregrinus stets der heilige Christ einbeschert wurde, auch diesmal der erwachsene Peregrinus die Weihnachtsgaben in Empfang nahm, so ist gar nicht daran zu zweifeln, daß der Ort, wo sich die wundersamen Abenteuer zutrugen, die in dieser Geschichte erzählt werden sollen, kein anderer ist als die berühmte schöne Stadt Frankfurt am Main. Von den Eltern des Herrn Peregrinus ist eben nichts Besonderes zu sagen, als daß es rechtlich stille Leute waren, denen niemand etwas anderes als Gutes nachsagen konnte. Die unbegrenzte Hochachtung, welche Herr Tyß auf der Börse genoß, verdankte er dem Umstand, daß er stets richtig und sicher spekulierte, daß er eine große Summe nach der andern gewann, dabei aber nie vorlaut wurde, sondern bescheiden blieb, wie er gewesen, und niemals mit seinem Reichtum prahlte, sondern ihn nur dadurch bewies, daß er weder um Geringes noch um Vieles knickerte und die Nachsicht selbst war gegen insolvente Schuldner, die ins Unglück geraten, sei es auch verdienterweise. Sehr lange Zeit war die Ehe des Herrn Tyß unfruchtbar geblieben, bis endlich nach beinahe 20 Jahren die Frau Tyß ihren Eheherrn mit einem tüchtigen, hübschen Knaben erfreute, welches eben unser Herr Peregrinus Tyß war. Man kann denken, wie grenzenlos die Freude der Eltern war. Und noch jetzt sprechen alle Leute in Frankfurt von dem herrlichen Tauffeste, das der alte Tyß gegeben und an welchem der edelste, urälteste Rheinwein kredenzt worden, als gelt's ein Krönungsmahl. Was aber dem alten Herrn Tyß noch mehr nachgerühmt wird, ist, dass er zu jenem Tauffeste ein paar Leute eingeladen, die in feindseliger Gesinnung ihm gar öfters wehgetan hatten, dann aber andere, denen er wehgetan zu haben glaubte, so daß der Schmaus ein wirkliches Friedens- und Versöhnungsfest wurde. Ach, der gute Herr Tyß wußte, ahnte nicht, daß dasselbe Knäblein, dessen Geburt ihn so erfreute, ihm so bald Kummer und Not verursachen würde. Schon in der frühesten Zeit zeigte der Knabe Peregrinus eine ganz besondere Gemütsart. Denn nachdem er einige Wochen hindurch Tag und Nacht ununterbrochen geschrien, ohne dass irgendein körperliches Übel zu entdecken, wurde er plötzlich still und erstarrte zur regungslosen Unempfindlichkeit. Nicht des mindesten Eindrucks schien er fähig. Nicht zum Lächeln, nicht zum Weinen verzog sich das kleine Antlitz, das einer leblosen Puppe anzugehören schien. Die Mutter behauptete, dass sie sich versehen an dem alten Buchhalter, der schon seit 20 Jahren stumm und starr mit demselben leblosen Gesicht im Comptoir vor dem Hauptbuch säße und vergoß viele heiße Tränen über das kleine Automat. Endlich geriet eine Frau Pate auf den glücklichen Gedanken, dem kleinen Peregrinus einen sehr bunten und im Grunde genommen hässlichen Harlekin mitzubringen. Des Kindes Augen belebten sich auf wunderbare Art, der Mund verzog sich zum sanften Lächeln, es griff nach der Puppe und drückte sie zärtlich an sich, als man sie ihm gab. Dann schaute der Knabe wieder das bunte Männlein an, mit welchen klugen, beredten Blicken, dass es schien, als sei plötzlich Empfindung und Verstand in ihm erwacht, und zwar zu höherer Lebhaftigkeit, als es wohl bei Kindern des Alters gewöhnlich. »Der ist zu klug«, sprach die Frau Pate, »den werdet ihr nicht erhalten. Betrachtet doch nur einmal seine Augen, der denkt schon viel mehr, als er soll.« Dieser Ausspruch tröstete gar sehr den alten Herrn Tyß, der sich schon einigermaßen darin gefunden, dass er nach vielen Jahren vergeblicher Hoffnung einen Einfallspinsel erzielt. Doch bald kam er in neue Sorge. Längst war nämlich die Zeit vorüber, in der die Kinder gewöhnlich zu sprechen beginnen, und noch hatte Peregrinus keinen Laut von sich gegeben. Man würde ihn für taubstumm gehalten haben, hätte er nicht manchmal den, der zu ihm sprach, mit solchem aufmerksamen Blick angeschaut, ja durch freudige, durch traurige Mienen seinen Anteil zu erkennen gegeben, dass gar nicht daran zu zweifeln, wie er nicht allein hörte, sondern auch alles verstand. In nicht geringes Erstaunen geriet indessen die Mutter, als sie bestätigt fand, was ihr die Wärterin gesagt. Zur Nachtzeit, wenn der Knabe im Bette lag und sich unbehorcht glaubte, sprach er für sich einzelne Wörter, ja ganze Redensarten, und zwar so wenig Kauderwelsch, dass man schon eine lange Übung voraussetzen konnte. Der Himmel hat den Frauen einen ganz besonderen, sichern Takt verliehen, die menschliche Natur, wie sie sich im Aufkeimen bald auf diese, bald auf jene Weise entwickelt, richtig aufzufassen, weshalb sie auch, wenigstens für die ersten Jahre des Kindes, in der Regel bei weitem die besten Erzieherinnen sind. Diesem Takt gemäß war auch Frau Tyß weit entfernt, dem Knaben ihre Beobachtung merken zu lassen und ihn zum Sprechen zwingen zu wollen. Vielmehr wußte sie es auf andere, geschickte Weise dahin zu bringen, dass er von selbst das schöne Talent des Sprechens nicht mehr verborgen hielt, sondern leuchten ließ vor der Welt und zu aller Verwunderung zwar langsam, aber deutlich sich vernehmen ließ. Doch zeigte er gegen das Sprechen stets einigen Widerwillen und hatte es am liebsten, wenn man ihn still für sich allein ließ. Auch dieser Sorge wegen des Mangels der Sprache war daher Herr Tyß überhoben, doch nur, um später in noch viel größere zu geraten. Als nämlich das Kind Peregrinus zum Knaben herangewachsen tüchtig lernen sollte, schien es, als ob ihm nur mit der größten Mühe etwas beizubringen. Wunderbar ging es mit dem Lesen und Schreiben wie mit dem Sprechen. Erst wollte es durchaus nicht gelingen, dann konnte er es mit einem Mal ganz vortrefflich und über alle Erwartung. Später verließ indes ein Hofmeister nach dem anderen das Haus, nicht weil der Knabe ihnen missbehagte, sondern weil sie sich in seiner Natur nicht finden konnten. Peregrinus war still, sittig, fleißig, und doch war an ein eigentlich systematisches Lernen, wie es die Hofmeister haben wollten, gar nicht zu denken, da er nur dafür Sinn hatte, nur dem sich mit ganzer Seele hingab, was gerade sein inneres Gemüt in Anspruch nahm und alles Übrige spurlos bei sich vorübergehen ließ. Das, was sein Gemüt ansprach, war nun aber alles Wunderbare, alles, was seine Fantasie erregte, indem er dann lebte und webte. So hatte er zum Beispiel einst einen Aufriss der Stadt Peking mit allen Häusern, Straßen und so weiter, der die ganze Wand seines Zimmers einnahm, zum Geschenk erhalten. Bei dem Anblick der märchenhaften Stadt, des wunderlichen Volks, das sich durch die Straßen zu drängen schien, fühlte Peregrinus sich wie durch einen Zauberschlag in eine andere Welt versetzt, in der er heimisch werden musste. Mit heißer Begierde fiel er über alles her, was er über China, über die Chinesen, über Peking habhaft werden konnte, mühte sich, die chinesischen Laute, die er irgendwo aufgezeichnet fand, mit feiner, singender Stimme der Beschreibung gemäß nachzusprechen, ja, er suchte mittels der Papierschere, seinem Schlafröcklein von dem schönsten Kalmank, möglichst einen chinesischen Zuschnitt zu geben, um der Sitte gemäß mit Entzücken in den Straßen von Peking umherwandeln zu können. Alles Übrige konnte durchaus nicht seine Aufmerksamkeit reizen, zum großen Verdruß des Hofmeisters, der eben ihm die Geschichte des Bundes der Hansa beibringen wollte, wie es der alte Herr Tyß ausdrücklich wünschte, der nun zu seinem Leidwesen erfahren musste, dass Peregrinus nicht aus Peking fortzubringen, weshalb er denn Peking selbst fortbringen ließ aus dem Zimmer des Knaben. Für ein schlimmes Omen hatte es der alte Herr Tyß schon gehalten, dass als kleines Kind Peregrinus Rechenpfennige lieber hatte als Dukaten, dann aber gegen große Geldsäcke und Hauptbücher und Stratzen einen entschiedenen Abscheu bewies. Was aber am seltsamsten schien, war, dass er das Wort Wechsel nicht aussprechen hören konnte, ohne krampfhaft zu erbeben, indem er versicherte, es sei ihm dabei so, als kratze man mit der Spitze des Messers auf einer Glasscheibe hin und her. Zum Kaufmanne, das musste Herr Tyß einsehen, war daher Peregrinus von Haus aus verdorben, und so gerne es gesehen, daß der Sohn in seine Fußstapfen getreten, so stand er doch gerne ab von diesem Wunsch, in der Voraussetzung, daß Peregrinus sich einem bestimmten Fach widmen werde. Herr Tyß hatte den Grundsatz, daß der reichste Mann ein Geschäft und durch dasselbe einen bestimmten Standpunkt im Leben haben müsse. Geschäftslose Leute waren ihm ein Greuel, und eben zu dieser Geschäftslosigkeit neigte sich Peregrinus, bei allen Kenntnissen, die er nach seiner eigenen Weise erwarb, und die chaotisch durcheinander lagen, gänzlich hin. Das war nun des alten Tyß größte und drückendste Sorge. Peregrinus wollte von der wirklichen Welt nichts wissen. Der Alte lebte nur in ihr, und nicht anders konnte es geschehen, als dass sich daraus, je älter Peregrinus wurde, ein desto ärgerer Zwiespalt entspann zwischen Vater und Sohn, zu nicht geringem Leidwesen der Mutter, die dem Peregrinus, der sonst gutmütig, fromm, der beste Sohn, sein ihr freilich unverständliches Treiben in lauter Einbildungen und Träume herzlich gönnte und nicht begreifen konnte, warum ihm der Vater durchaus ein bestimmtes Geschäft aufbürden wollte. Auf den Rat bewährter Freunde schickte der alte Tyß den Sohn nach der Universität Jena. Aber als er nach 3 Jahren wiederkehrte, da rief der alte Herr voller Ärger und Grimm: »Hab ich's nicht gedacht! Hans der Träumer ging hin, Hans der Träumer kehrt zurück.« Herr Tyß hatte insofern ganz recht, als Peregrinus in seinem ganzen Wesen sich ganz und gar nicht verändert hatte, sondern völlig derselbe geblieben. Doch gab Herr Tyß die Hoffnung nicht auf, den ausgearteten Peregrinus zur Vernunft zu bringen, indem er meinte, dass, würde er erst mit Gewalt hineingestoßen in das Geschäft, er vielleicht doch am Ende Gefallen daran finden und anderes Sinnes werden könne. Er schickte ihn mit Aufträgen nach Hamburg, die eben nicht sonderliche Handelskenntnisse erforderten, und empfahl ihn überdies einem dortigen Freunde, der ihm in allem treulich beistehen sollte. Peregrinus kam nach Hamburg, gab nicht allein den Empfehlungsbrief, sondern auch alle Papiere, die seine Aufträge betrafen, dem Handelsfreund seines Vaters in die Hände und verschwand darauf. Niemand wusste, wohin. Der Handelsfreund schrieb darauf an Herrn Tyß: »Ich habe dero geehrtes vom durch ihren Herrn Sohn richtig erhalten. Derselbe hat sich aber nicht weiter blicken lassen, sondern ist schnell von Hamburg abgereist, ohne Auftrag zu hinterlassen. In Pfeffern geht hier wenig um, Baumwolle ist flau, in Kaffee nur nach Mittelsorte Frage, dagegen erhält sich der Melis angenehm und auch im Indigo zeigt sich fortwährend divers gute Meinung. Ich habe die Ehre, etc.« Dieser Brief hätte Herrn Tyß und seine Ehegattin nicht wenig in Bestürzung gesetzt, wäre nicht mit derselben Post ein Brief von dem verlorenen Sohn selbst angelangt, in dem er sich mit den wehmütigsten Ausdrücken entschuldigte, dass es ihm ganz unmöglich gewesen, die erhaltenen Aufträge nach dem Wunsch des Vaters auszurichten, und dass er sich unwiderstehlich hingezogen gefühlt habe nach fernen Gegenden, aus denen er nach Jahresfrist glücklicher und froher in die Heimat zurückzukehren hoffe. »Es ist gut«, sprach der alte Herr, »dass der Junge sich umsieht in der Welt. Da werden sie ihn wohl herausrütteln aus seinen Träumereien.« Auf die von der Mutter geäußerte Besorgnis, dass es dem Sohn doch an Geld fehlen könne zur großen Reise und dass daher sein Leichtsinn, nicht geschrieben zu haben, wohin er sich begebe, sehr zu tadeln, erwiderte aber der Alte lachend: »Fehlt es dem Jungen an Gelde, so wird er sich desto eher mit der wirklichen Welt befreunden. Und hat er uns nicht geschrieben, wohin er reisen will, so weiß er doch, wo uns seine Briefe treffen.« Es ist unbekannt geblieben, wohin Peregrinus eigentlich seine Reise gerichtet. Manche wollen behaupten, er sei in dem fernen Indien gewesen, andere meinen dagegen, er habe sich das nur eingebildet. So viel ist gewiss, dass er weit weg gewesen sein muß, denn nicht so, wie er den Eltern versprochen, nach Jahresfrist, sondern erst nach Verlauf voller 3er Jahre kehrte Peregrinus zurück nach Frankfurt, und zwar zu Fuß, in ziemlich ärmlicher Gestalt. Er fand das elterliche Haus fest verschlossen, und niemand rührte sich darin. Er mochte klingeln und klopfen, so viel er wollte. Da kam endlich der Nachbar von der Börse, den Peregrinus augenblicklich fragte, ob Herr Tyß vielleicht verreiset. Der Nachbar prallte ganz erschrocken zurück und rief: »Herr Peregrinus Tyß, sind Sie es? Kommen Sie endlich! Wissen Sie denn nicht?« Genug. Peregrinus erfuhr, dass während seiner Abwesenheit beide Eltern hintereinander gestorben, dass die Gerichte den Nachlass in Beschlag genommen und ihn, dessen Aufenthalt gänzlich unbekannt gewesen, öffentlich aufgefordert, nach Frankfurt zurückzukehren und die Erbschaft des Vaters in Empfang zu nehmen. Sprachlos blieb Peregrinus vor dem Nachbarn stehen. Zum ersten Mal durchschnitt der Schmerz des Lebens seine Brust. Zertrümmert sah er die schöne, glänzende Welt, in der er sonst lustig gehauset. Der Nachbar gewahrte wohl, wie Peregrinus gänzlich unfähig, auch nur das Kleinste, was jetzt nötig zu beginnen. Er nahm ihn daher in sein Haus und besorgte selbst in möglicher Schnelle alles, so daß noch denselben Abend Peregrinus sich in dem elterlichen Hause befand. Ganz erschöpft, ganz vernichtet von einer Trostlosigkeit, die er noch nicht gekannt, sank er in den großen Lehnstuhl des Vaters, der noch an derselben Stelle stand, wo er sonst gestanden. Da sprach eine Stimme: »Es ist nur gut, dass Sie wieder da sind, lieber Herr Peregrinus. Ach, wären Sie nur früher gekommen!« Peregrinus schaute auf und gewahrte dicht vor sich die Alte, die sein Vater vorzüglich deshalb, weil sie wegen ihrer furchtbaren Hässlichkeit schwer einen Dienst finden konnte, in seiner frühen Kindheit als Wärterin angenommen und die das Haus nicht wieder verlassen hatte. Lange starrte Peregrinus das Weib an. Endlich begann er, seltsam lächelnd: »Bist du es, Aline?« »Nicht wahr, die Eltern leben noch.« Dann stand er auf, ging durch alle Zimmer, betrachtete jeden Stuhl, jeden Tisch, jedes Bild und so weiter. Dann sprach er ruhig: »Ja, es ist noch alles so, wie ich es verlassen. Und so soll es auch bleiben.« Ende von Teil 1 des ersten Abenteuers. Erstes Abenteuer von Meister Floh, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann. Erstes Abenteuer, Teil 2. Von diesem Augenblick begann Peregrinus das seltsame Leben, wie es gleich anfangs angedeutet. Zurückgezogen von aller Gesellschaft lebte er mit seiner alten Aufwärterin in dem großen, geräumigen Hause, in tiefer Einsamkeit, erst ganz allein, bis er später ein paar Zimmer einem alten Mann, der des Vaters Freund gewesen, mietweise abtrat. Dieser Mann schien ebenso menschenscheu wie Peregrinus. Grund genug, warum sich beide, Peregrinus und der Alte, sehr gut vertrugen, da sie sich niemals sahen. Es gab nur 4 Familienfeste, die Peregrinus sehr feierlich beging, und das waren die beiden Geburtstage des Vaters und der Mutter, der erste Osterfeiertag und sein eigenes Tauffest. An diesen Tagen musste Aline einen Tisch für so viele Personen, als der Vater sonst eingeladen, und dieselben Schüsseln, die gewöhnlich aufgetragen worden, bereiten, sowie denselben Wein aufsetzen lassen, wie ihn der Vater gegeben. Es versteht sich, dass dasselbe Silber, dieselben Teller, dieselben Gläser, wie alles damals gebraucht worden und wie es sich noch unversehrt im Nachlasse befand, auch jetzt nach der so viele Jahre hindurch üblichen Weise gebraucht werden mussten. Peregrinus hielt streng darauf. War die Tafel fertig, so setzte sich Peregrinus ganz allein hinan, aß und trank nur wenig, horchte auf die Gespräche der Eltern, der eingebildeten Gäste und antwortete nur bescheiden auf diese, jene Frage, die jemand aus der Gesellschaft an ihn richtete. Hatte die Mutter den Stuhl gerückt, so stand er mit den übrigen auf und empfahl sich jedem auf die höflichste Weise. Er ging dann in ein abgelegenes Zimmer und überließ seine Aline die Verteilung der vielen nicht angerührten Schüsseln und des Weins an Hausarme, welches Gebot des Herrn die treue Seele gar gewissenhaft auszuführen pflegte. Die Feier der Geburtstage des Vaters und der Mutter begann Peregrinus schon am frühen Morgen damit, dass er, wie es sonst zu seiner Knabenzeit geschehen, einen schönen Blumenkranz in das Zimmer trug, wo die Eltern zu frühstücken pflegten, und auswendig gelernte Verse hersagte. An seinem eigenen Tauffeste konnte er sich natürlicherweise nicht an die Tafel setzen, da er nicht längst geboren. Aline musste daher alles allein besorgen, das heißt die Gäste zum Trinken nötigen, überhaupt, wie man zu sagen pflegt, die Honneurs der Tafel machen, sonst geschah alles wie bei den übrigen Festen. Außer denselben gab es aber noch für Peregrinus einen besonderen Freudentag, oder vielmehr Freudenabend im Jahre, und das war die Weihnachtsbescherung, die mehr als jede andere Lust sein junges Gemüt in süßem, frommem Entzücken aufgeregt hatte. Selbst kaufte er sorgsam bunte Weihnachtslichter, Spielsachen, Naschwerk ganz in dem Sinne ein, wie es die Eltern ihm in seinen Knabenjahren beschert hatten, und dann ging die Bescherung vor sich, wie es der geneigte Leser bereits erfahren. »Sehr unlieb«, sprach Peregrinus, nachdem er noch einige Zeit gespielt, »sehr unlieb ist es mir doch, dass die Hirsch- und wilde Schweinsjagd abhanden gekommen. Wo sie nur geblieben sein mag. Ach, sieh da!« Er gewahrte in dem Augenblick eine noch ungeöffnete Schachtel, nach welcher er schnell griff, die vermisste Jagd darin vermutend. Als er sie indes öffnete, fand er sie leer und fuhr zurück, als durchbebe ihn ein jäher Schreck. »Seltsam«, sprach er dann leise vor sich hin, »seltsam, was ist es mit dieser Schachtel? War es mir doch, als dränge mir daraus etwas Bedrohliches entgegen, das mit dem Blick zu erfassen mein Auge zu stumpf war?« Aline versicherte auf Befragen, dass sie die Schachtel unter den Spielsachen gefunden, indessen alle Mühe vergeblich angewandt hätte, sie zu öffnen. Geglaubt habe sie daher, dass darin etwas Besonderes enthalten und der Deckel nur der kunstverständigen Hand des Herrn weichen werde. »Seltsam«, wiederholte Peregrinus, »sehr seltsam. Und auf diese Jagd habe ich mich ganz besonders gefreut. Ich hoffe nicht, dass das etwas Böses bedeuten dürfte. Doch wer wird am Weihnachtsabend solchen Grillen nachhängen, die doch eigentlich gar keinen Grund haben? Aline, bringen Sie den Korb.« Aline brachte alsbald einen großen weißen Henkelkorb herbei, in den Peregrinus mit vieler Sorglichkeit die Spielsachen, das Zuckerwerk, die Lichter einpackte, dann den Korb unter den Arm, den großen Weihnachtsbaum aber auf die Schulter nahm und so seinen Weg antrat. Herr Peregrinus Tyß hatte die löbliche, gemütliche Gewohnheit, mit seiner ganzen Bescherung, wie er sie sich selbst bereitet hatte, um sich ein paar Stunden hinüberzuträumen in die schöne, vergnügte Knabenzeit, hineinzufallen in irgendeine bedürftige Familie, von der ihm bekannt war, dass muntere Kinder vorhanden, wie der heilige Christ selbst mit blanken, bunten Gaben. Wenn dann die Kinder in der hellsten, lebendigsten Freude, schlich er leise davon und lief oft die halbe Nacht über durch die Straßen, weil er sich vor tiefer, die Brust beengender Rührung gar nicht zu lassen wußte und sein eigenes Haus ihm vorkam wie ein düstres Grabmal, in dem er selbst mit allen seinen Freuden begraben. Diesmal war die Bescherung den Kindern eines armen Buchbinders bestimmt, namens Lämmerhirt, der, ein geschickter, fleißiger Mann, für Herrn Peregrinus einige Zeit arbeitete und dessen drei muntere Knaben von 5 bis 9 Jahren Herr Peregrinus kannte. Der Buchbinder Lämmerhirt wohnte in dem höchsten Stock eines engen Hauses in der Kalbechergasse, und pfiff und tobte nun der Wintersturm, regnete und schneite es wild durcheinander, so kann man denken, dass Herr Peregrinus nicht ohne große Beschwerde zu seinem Ziel gelangte. Aus Lämmerhirts Fenster blinkten ein paar ärmliche Lichterchen herab, mühsam erkletterte Peregrinus die steile Treppe. »Aufgemacht«, rief er, indem er an die Stubentür pochte, »aufgemacht! Aufgemacht! Der heilige Christ schickt frommen Kindern seine Gaben!« Der Buchbinder öffnete ganz erschrocken und erkannte den ganz eingeschneiten Peregrinus erst, nachdem er ihn lange genug betrachtet. »Hochgeehrter Herr Tyß«, rief Lämmerhirt voll Erstaunen, »hochgeehrter Herr Tyß, wie komm ich um des Herrn willen am heiligen Christabend zu der besonderen Ehre?« Herr Peregrinus ließ ihn aber gar nicht ausreden, sondern bemächtigte sich, laut rufend: »Kinder, Kinder, aufgepasst! Der heilige Christ schickt seine Gaben!« des großen Klapptisches, der in der Mitte des Stübchens befindlich, und begann sofort, die wohlverdeckten Weihnachtsgaben aus dem Korbe zu holen. Den ganzen nassen, tropfenden Weihnachtsbaum hatte er freilich vor der Tür stehen lassen müssen. Der Buchbinder konnte immer noch nicht begreifen, was das werden solle. Die Frau sah es besser ein, denn sie lachte den Herrn Peregrinus an mit Tränen in den Augen, aber die Knaben standen von ferne und verschlangen schweigend mit den Augen jede Gabe, wie sie aus der Hülle hervorkam, und konnten sich oft eines lauten Ausrufs der Freude und der Verwunderung nicht erwehren. Als Peregrinus nun endlich die Gaben nach dem Alter jedes Kindes geschickt getrennt und geordnet, alle Lichter angezündet hatte, als er rief: »Heran, heran, ihr Kinder! Das sind die Gaben, die der heilige Christ euch schickt«, da jauchzten sie, die den Gedanken, dass das alles ihnen gehören solle, noch gar nicht fest gefasst hatten, laut auf und sprangen und jubelten, während die Eltern Anstalten machten, sich bei dem Wohltäter zu bedanken. Der Dank der Eltern und auch der Kinder, das war es nun eben, was Herr Peregrinus jedes Mal zu vermeiden suchte. Er wollte sich daher wie gewöhnlich still davon machen. Schon war er an der Türe, als diese plötzlich aufging und in dem hellen Schimmer der Weihnachtslichter ein junges, glänzend gekleidetes Frauenzimmer vor ihm stand. Es tut selten gut, wenn der Autor sich unterfängt, dem geneigten Leser genau zu beschreiben, wie diese oder jene sehr schöne Person, die in seiner Geschichte vorkommt, ausgesehen, was Wuchs, Größe, Stellung, Farbe der Augen, der Haare betrifft, und scheint es dagegen viel besser, demselben ohne diesen Detailhandel die ganze Person in den Kauf zu geben. Genügen würde es auch hier vollkommen, zu versichern, dass das Frauenzimmer, welches dem zu Tode erschrockenen Peregrinus entgegentrat, über die Maßen hübsch und anmutig war. Käme es nicht durchaus darauf an, gewisse Eigentümlichkeiten zu erwähnen, die die kleine Person an sich trug. Klein, und zwar etwas kleiner als gerade recht, war nämlich das Frauenzimmer in der Tat. Dabei aber sehr fein und zierlich gebaut. Ihr Antlitz, sonst schön geformt und voller Ausdruck, erhielt aber dadurch etwas Fremdes und Seltsames, dass die Augäpfel stärker waren und die schwarzen, fein gezeichneten Augbrauen höher standen als gewöhnlich. Gekleidet oder vielmehr geputzt war das Dämchen, als käme es soeben vom Ball. Ein prächtiges Diadem blitzte in den schwarzen Haaren, reiche Kanten bedeckten nur halb den vollen Busen, das lila und gelb gegatterte Kleid von schwerer Seide schmiegte sich um den schlanken Leib und fiel nur in Falten so weit herab, dass man die niedlichsten weiß beschuhten Füßchen erblicken konnte, sowie die Spitzenärmel kurz genug waren und die weißen Glacé-Handschuhe nur so weit hinaufgingen, um den schönsten Teil des blendenden Armes sehen zu lassen. Ein reiches Halsband, brillantene Ohrgehänge vollendeten den Anzug. Es konnte nicht fehlen, dass der Buchbinder ebenso bestürzt war als Herr Peregrinus, dass die Kinder von ihren Spielsachen abließen und die fremde Dame angafften mit offenem Munde, wie aber die Weiber am wenigsten über irgendetwas Seltsames, Ungewöhnliches zu erstaunen pflegen und sich überhaupt am geschwindesten fassen, so kam denn auch des Buchbinders Frau zuerst zu Worten und fragte, was der schönen fremden Dame zu Diensten stehe. Die Dame trat nun vollends in das Zimmer, und diesen Augenblick wollte der beängstete Peregrinus benutzen, um sich schnell davon zu machen. Die Dame faßte ihn aber bei beiden Händen, indem sie mit einem süßen Stimmchen lispelte: »So ist das Glück mir doch günstig, so habe ich sie doch ereilt. O Peregrin, mein teurer Peregrin, was für ein schönes, heilbringendes Wiedersehen!« Damit erhob sie die rechte Hand so, daß sie Peregrins Lippen berührte und er genötigt war, sie zu küssen, unerachtet ihm dabei der kalte Schweißtropfen auf der Stirne stand. Die Dame ließ nun zwar seine Hände los, und er hätte entfliehen können, aber gebannt fühlte er sich, nicht von der Stelle konnte er weichen, wie ein armes Tierlein, das der Blick der Klapperschlange festgezaubert. »Lassen Sie«, sprach jetzt die Dame, »lassen Sie mich, bester Peregrin, an dem schönen Fest teilnehmen, das Sie mit edlem Sinn, mit zartem, innigem Gemüt frommen Kindern bereitet. Lassen Sie mich auch etwas dazu beitragen.« Aus einem zierlichen Körbchen, das ihr am Arme hing und das man jetzt erst bemerkte, zog sie nun allerlei artige Spielsachen hervor, ordnete sie mit anmutiger Geschäftigkeit auf dem Tische, führte die Knaben heran, wies jedem, was sie ihm zugedacht, und wußte dabei mit den Kindern so schön zu tun, daß man nichts Lieblicheres sehen konnte. Der Buchbinder glaubte, er läge im Traum, die Frau lächelte aber schalkisch, weil sie überzeugt war, daß es mit dem Herrn Peregrin und der fremden Dame wohl eine besondere Bewandtnis haben müsse. Während nun die Eltern sich wunderten und die Kinder sich freuten, nahm die fremde Dame Platz auf einem alten, gebrechlichen Kanapee und zog den Herrn Peregrinus Tyß, der in der Tat beinahe selbst nicht mehr wußte, ob er diese Person wirklich sei, neben sich nieder. »Mein Teurer«, begann sie dann leise ihm ins Ohr zu lispeln, »mein teurer, lieber Freund, wie froh, wie selig fühle ich mich an deiner Seite!« »Aber«, stotterte Peregrinus, »aber mein verehrtestes Fräulein!« Doch plötzlich kamen, der Himmel weiß wie, die Lippen der fremden Dame den seinigen so nahe, daß, ehe er daran denken konnte, sie zu küssen, sie schon geküsst hatte, und daß er darüber die Sprache aufs Neue und gänzlich verlor, ist zu denken. »Mein süßer Freund«, sprach nun die fremde Dame weiter, indem sie dem Peregrinus so nahe auf den Leib rückte, daß nicht viel daran gefehlt, sie hätte sich auf seinen Schoß gesetzt. »Mein süßer Freund, ich weiß, was dich bekümmert, ich weiß, was heute Abend dein frommes, kindliches Gemüt schmerzlich berührt hat. Doch sei getrost, was du verloren, was du jemals wieder zu erlangen kaum hoffen durftest, das bring ich dir.« Damit holte die fremde Dame aus demselben Körbchen, in dem sich die Spielsachen befunden hatten, eine hölzerne Schachtel hervor und gab sie dem Peregrin in die Hände. Es war die Hirsch- und wilde Schweinsjagd, die er auf dem Weihnachtstische vermißt. Schwer möchte es fallen, die seltsamen Gefühle zu beschreiben, die in Peregrins Innerm sich durchkreuzten. Hatte die ganze Erscheinung der fremden Dame, aller Anmut und Lieblichkeit unerachtet, dennoch etwas Spukhaftes. Dass auch andere, die die Nähe eines Frauenzimmers nicht so gescheut als Peregrin, recht durch alle Glieder fröstelnd empfunden haben würden, so mußte ja dem armen, schon genug geängstigten Peregrin ein tiefes Grauen anwandeln, als er gewahrte, daß die Dame von all dem, was er in der tiefsten Einsamkeit begonnen, auf das Genaueste unterrichtet war. Und mitten in diesem Grauen wollte sich, wenn er die Augen aufschlug und der siegende Blick der schönsten schwarzen Augen unter den langen seidenen Wimpern hervorleuchtete, wenn er des holden Wesens süßen Atem, die elektrische Wärme ihres Körpers fühlte, doch wollte sich dann in wunderbaren Schauern das namenlose Weh eines unaussprechlichen Verlangens regen, das er noch nicht gekannt. Dann kam ihm zum ersten Mal seine ganze Lebensweise, das Spiel mit der Weihnachtsbescherung, kindisch und abgeschmackt vor, und er fühlte sich beschämt, daß die Dame darum wußte, und nun war es ihm wieder, als sei das Geschenk der Dame der lebendige Beweis, daß sie ihn verstanden wie niemand sonst auf Erden, und daß das innigste, tiefste Zartgefühl sie gelenkt, als sie ihn auf diese Weise erfreuen wollen. Er beschloss, die teure Gabe ewig aufzubewahren, nie aus den Händen zu lassen, und drückte, fortgerissen von einem Gefühl, das ihn ganz übermannte, die Schachtel, worin die Hirsch- und wilde Schweinsjagd befindlich, mit Heftigkeit an die Brust. »Oh«, lispelte das Dämchen, »oh des Entzückens! Dich erfreut meine Gabe! Oh mein herziger Peregrin, so haben mich meine Träume, meine Ahnungen nicht getäuscht!« Herr Peregrinus Tyß kam etwas zu sich selbst, so daß er imstande war, sehr deutlich und vernehmlich zu sprechen. »Aber mein bestes, hochverehrtes Fräulein, wenn ich nur in aller Welt wüsste, wem ich die Ehre hätte!« »Schalkischer Mann«, unterbrach ihn die Dame, indem sie ihm leise auf die Wange klopfte. »Schalkischer Mann, du stellst dich gar, als ob du deine treue Aline nicht kenntest. Doch es ist Zeit, dass wir hier den guten Leuten freien Spielraum lassen. Begleiten Sie mich, Herr Tyß.« Als Peregrinus den Namen Aline hörte, mußte er natürlicherweise an seine alte Aufwärterin denken, und es war ihm nun vollends, als drehte sich in seinem Kopf eine Windmühle. Der Buchbinder vermochte, als nun die fremde Dame mit ihm, seiner Frau und den Kindern auf das freudigste, anmutigste Abschied nahm, vor lauter Verwunderung und Ehrfurcht nur unverständliches Zeug zu stammeln. Die Kinder taten, als seien sie mit der Fremden lange bekannt gewesen. Die Frau sprach aber: »Ein solcher schmucker, gütiger Herr wie Sie, Herr Tyß, verdient wohl, eine so schöne, herzensgute Braut zu haben, die ihm noch in der Nacht Werke der Wohltätigkeit vollbringen hilft. Nun, ich gratuliere von ganzem Herzen.« Die fremde Dame dankte gerührt, versicherte, dass ihr Hochzeitstag auch ihnen ein Festtag sein solle, verbot dann ernsthaft jede Begleitung und nahm selbst eine kleine Kerze vom Weihnachtstisch, um sich die Treppe hinabzuleuchten. Man kann denken, wie es dem Herrn Tyß, in dessen Arm sich nun die fremde Dame hängte, bei alledem zumute war. »Begleiten Sie mich, Herr Tyß«, dachte er bei sich, »das heißt die Treppe hinab, bis an den Wagen, der vor der Türe hält, und wo der Diener oder vielleicht die ganze Dienerschaft wartet. Denn am Ende ist es irgendeine wahnsinnige Prinzessin, die hier... Der Himmel erlöse mich nur bald von dieser seltsamen Qual und erhalte mir mein bisschen Verstand.« Herr Tyß ahnte nicht, dass alles, was bis jetzt geschehen, nur das Vorspiel des wunderlichsten Abenteuers gewesen, und tat eben deshalb unbewusst sehr wohl daran, den Himmel im Voraus um die Erhaltung seines Verstandes zu bitten. Als das Paar die Treppe herabgekommen, wurde die Haustür von unsichtbaren Händen auf, und als Peregrinus mit der Dame hinausgetreten, ebenso wieder zugeschlossen. Peregrinus merkte gar nicht darauf, denn viel zu sehr erstaunte er, als sich vor dem Haus auch nicht die mindeste Spur eines Wagens oder eines wartenden Dieners fand. »Um des Himmels willen«, rief Peregrinus, »wo ist Ihr Wagen, Gnädigste?« »Wagen«, erwiderte die Dame, »Wagen? Was für ein Wagen? Glauben Sie, lieber Peregrinus, dass meine Ungeduld, meine Angst, Sie zu finden, es mir erlaubt haben sollte, mich ganz ruhig hierher fahren zu lassen? Durch Sturm und Wetter bin ich, getrieben von Sehnsucht und Hoffnung, umhergelaufen, bis ich Sie fand. Dem Himmel sei Dank, dass es mir gelungen. Führen Sie mich nur jetzt nach Hause, lieber Peregrinus, meine Wohnung ist nicht sehr weit entlegen.« Herr Peregrinus entschlug sich mit aller Gewalt des Gedankens, wie es ja ganz unmöglich, dass die Dame, geputzt wie sie war, in weißseidenen Schuhen, auch nur wenige Schritte hatte gehen können, ohne den ganzen Anzug im Sturm, Regen und Schnee zu verderben, statt dass man jetzt auch keine Spur irgendeiner Zerrüttung der sorgsamsten Toilette wahrnahm, fand sich darin, die Dame noch weiter zu begleiten, und war nur froh, dass die Witterung sich geändert. Vorüber war das tolle Unwetter, kein Wölkchen am Himmel, der Vollmond schien freundlich herab, und nur die schneidend scharfe Luft ließ die Winternacht fühlen. Kaum war Peregrinus aber einige Schritte gegangen, als die Dame leise zu wimmern begann, dann aber in laute Klagen ausbrach, dass sie vor Kälte erstarren müsse. Peregrinus, dem das Blut glühend heiß durch die Adern strömte, der deshalb nichts von der Kälte empfunden und nicht daran gedacht, daß die Dame so leicht gekleidet und nicht einmal einen Schal oder ein Tuch umgeworfen hatte, sah plötzlich seine Tölpelei ein und wollte die Dame in seinen Mantel hüllen. Die Dame wehrte dies indes ab, indem sie jammerte: »Nein, nein, mein lieber Peregrin, das hilft mir nichts. Meine Füße, ach, meine Füße, umkommen muß ich vor fürchterlichem Schmerz.« Halb ohnmächtig wollte die Dame zusammensinken, indem sie mit ersterbender Stimme rief: trage mich, mein holder Freund!« Da nahm ohne weiteres Peregrinus das federleichte Dämchen auf den Arm wie ein Kind und wickelte sie sorglich in den weiten Mantel. Kaum war er aber eine kleine Strecke mit der süßen Last fortgeschritten, als ihn stärker und stärker der wilde Taumel brünstiger Lust erfasste. Er bedeckte Nacken, Busen des holden Wesens, das sich fest an seine Brust geschmiegt hatte, mit glühenden Küssen, indem er halb sinnlos fortrannte durch die Straßen. Endlich war es ihm, als erwache er mit einem Ruck aus dem Traum. Er befand sich dicht vor einer Haustüre, und aufschauend erkannte er sein Haus auf dem Roßmarkt. Nun erst fiel ihm ein, daß er die Dame ja gar nicht nach ihrer Wohnung gefragt. Mit Gewalt nahm er sich zusammen und fragte: »Fräulein, himmlisches, göttliches Wesen, wo wohnen Sie?« »Ei«, erwiderte die Dame, indem sie das Köpfchen emporstreckte, »ei, lieber Peregrin, hier, hier, in diesem Hause. Ich bin ja deine Aline, ich wohne ja bei dir. Lass nur schnell das Haus öffnen.« »Nein, nimmermehr«, schrie Peregrinus entsetzt, indem er die Dame herabsinken ließ. »Wie«, rief sie, »wie, Peregrin, du willst mich verstoßen und kennst doch mein fürchterliches Verhängnis und weißt doch, dass ich, Kind des Unglücks, kein Obdach habe, dass ich elendiglich hier umkommen muß, wenn du mich nicht aufnimmst bei dir wie sonst. Doch du willst vielleicht, dass ich sterbe. So geschehe es denn. Trage mich wenigstens an den Springbrunnen, damit man meine Leiche nicht vor deinem Hause findet. Ah, jene steinernen Delfine haben vielleicht mehr Erbarmen als du. Weh mir, weh mir, die Kälte!« Die Dame sank ohnmächtig nieder. Da faßte Herzensangst und Verzweiflung wie eine Eiszange Peregrins Brust und quetschte sie zusammen. Wild schrie er: »Mag es nun werden, wie es will, ich kann nicht anders«, hob die Leblose auf, nahm sie in seine Arme und zog stark an der Glocke. Schnell rannte Peregrin bei dem Hausknecht vorüber, der die Tür geöffnet, und rief schon auf der Treppe, statt daß er sonst erst oben ganz leise anzupochen pflegte: »Aline, Aline, Licht, Licht!« und zwar so laut, daß der ganze weite Flur widerhallte. »Wie? Was? Was ist das? Was soll das heißen?« so sprach die alte Aline, indem sie die Augen weit aufriß, als Peregrinus die ohnmächtige Dame aus dem Mantel loswickelte und mit zärtlicher Sorgfalt auf den Sofa legte. »Geschwind«, rief er dann, »geschwind, Aline, Feuer in den Kamin, die Wunderessenz her, Tee, Punsch, Betten herbei.« Aline rührte sich aber nicht von der Stelle, sondern blieb, die Dame anstarrend, bei ihrem: »Wie? Was? Was ist das? Was soll das heißen?« Da sprach Peregrinus von einer Gräfin, vielleicht gar Prinzessin, die er bei dem Buchbinder Lämmerhirt angetroffen, die auf der Straße ohnmächtig geworden, die er nach Hause tragen müsse, und schrie dann, als Aline noch immer unbeweglich blieb, indem er mit dem Fuß aufstapfte: »Ins Teufels Namen! Feuer, sag ich! Tee, Wunderessenz!« Da flimmerte es aber wie lauter Katzengold in den Augen des alten Weibes, und es war, als leuchte die Nase höher auf in phosphorischem Glanz. Sie holte die große schwarze Dose hervor, schlug auf den Deckel, daß es schnallte, und nahm eine mächtige Prise. Dann stemmte sie beide Arme in die Seiten und sprach mit höhnischem Ton: »Ei, seht doch, eine Gräfin, Eine Prinzessin, die findet man beim armen Buchbinder in der Karlbecher Gasse. Die wird ohnmächtig auf der Straße. Ho, ho! Ich weiß wohl, wo man solche geputzten Dämchen zur Nachtzeit herholt. Das sind mir schöne Streiche. Das ist mir eine saubere Aufführung. Eine lockere Dirne ins ehrliche Haus bringen und, damit das Maß der Sünde noch voll werde, den Teufel anrufen in der heiligen Christnacht. Und da soll ich auf meine alten Tage noch die Hand dazu bieten? Nein, mein Herr Tyß, da suchen Sie sich eine andere. Mit mir ist es nichts. Morgen verlasse ich den Dienst.« Damit ging die Alte hinaus und schlug die Tür so heftig hinter sich zu, dass alles klapperte und klirrte. Peregrinus rang die Hände vor Angst und Verzweiflung. Keine Spur des Lebens zeigte sich bei der Dame. Doch in dem Augenblick, als Peregrinus in der entsetzlichen Not eine Flasche kölnisches Wasser gefunden und die Schläfen der Dame geschickt damit einreiben wollte, sprang sie ganz frisch und munter von dem Sofa auf und rief: »Endlich, endlich sind wir allein! Endlich, o mein Peregrinus, darf ich es Ihnen sagen, warum ich Sie verfolgt bis in die Wohnung des Buchbinders Lämmerhirt, warum ich Sie nicht lassen konnte in der heutigen Nacht? Peregrinus, geben Sie mir den Gefangenen heraus, den Sie verschlossen haben bei sich im Zimmer. Ich weiß, dass Sie dazu keineswegs verpflichtet sind, dass das nur von Ihrer Gutmütigkeit abhängt, aber ebenso kenne ich auch Ihr gutes, treues Herz. Darum, o mein guter, liebster Peregrin, geben Sie ihn heraus, den Gefangenen.« »Was?« fragte Peregrinus im tiefsten Staunen. »Was für einen Gefangenen? Wer sollte bei mir gefangen sein?« »Ja«, sprach die Dame weiter, indem sie Peregrins Hand ergriff und zärtlich an ihre Brust drückte. »Ja, ich muß es bekennen, nur ein großes, edles Gemüt gibt Vorteile auf, die ein günstiges Geschick ihm zuführte. Und wahr ist es, dass Sie auf manches verzichten, was zu erlangen Ihnen leicht geworden sein würde, wenn Sie den Gefangenen nicht herausgegeben hätten. Aber bedenken Sie, Peregrin, dass Alinens ganzes Schicksal, ganzes Leben abhängt von dem Besitz dieses Gefangenen, dass...« »Wollen Sie«, unterbrach Peregrinus die Dame, »wollen Sie nicht, englisches Fräulein, dass ich alles für einen Fiebertraum halte, dass ich vielleicht selbst auf der Stelle überschnappen soll, so sagen Sie mir nur, von wem Sie reden, von was für einem Gefangenen.« »Wie«, erwiderte die Dame, »Peregrin, ich verstehe Sie nicht. Wollen Sie vielleicht gar leugnen, dass er wirklich in Ihre Gefangenschaft geriet? War ich denn nicht dabei, als er, da Sie die Jagd kauften?« »Wer«, schrie Peregrin ganz außer sich, »wer ist er?« »Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich Sie, mein Fräulein. Wer sind Sie? Wer ist er?« Da fiel aber die Dame, ganz aufgelöst in Schmerz, dem Peregrin zu Füßen und rief, indem ihr die Tränen reichlich aus den Augen strömten: »Peregrin, sei menschlich, sei barmherzig, gib ihn mir wieder, gib ihn mir wieder!« Und dazwischen schrie Herr Peregrinus: »Ich werde wahnsinnig, ich werde toll!« Plötzlich raffte sich die Dame auf. Sie erschien viel größer als vorher. Ihre Augen sprühten Feuer, ihre Lippen bebten. Sie rief mit wilder Gebärde: »Ha, Barbar, in dir wohnt kein menschliches Herz! Du bist unerbittlich, du willst meinen Tod, mein Verderben, du gibst ihn mir nicht wieder, nein, nimmer, nimmer. Ha, ich Unglückselige, verloren, verloren!« Und damit stürzte die Dame zum Zimmer hinaus, und Peregrin vernahm, wie sie die Treppe hinablief und ihr kreischender Jammer das ganze Haus erfüllte, bis unten eine Türe heftig zugeschlagen wurde. Dann war alles totenstill wie im Grabe. Ende des ersten Abenteuers. Zweites Abenteuer von Meister Floh, Teil 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann. Zweites Abenteuer, Teil 1. Der Flohbändiger. Trauriges Schicksal der Prinzessin Gamahe in Famagusta. Ungeschicklichkeit des Genius Thetel und merkwürdige mikroskopische Versuche und Belustigungen. Die schöne Holländerin und seltsame Abenteuer des jungen Georg Pepusch, eines gewesenen Jenensers. Es befand sich zu der Zeit ein Mann in Frankfurt, der die seltsamste Kunst trieb. Man nannte ihn den Flohbändiger, und das darum, weil es ihm, gewiss nicht ohne die größte Mühe und Anstrengung gelungen, Kultur in diese kleinen Tierchen zu bringen, sie zu allerlei artigen Kunststücken abzurichten. Zum größten Erstaunen sah man auf einer Tischplatte von dem schönsten weißen, glänzend polierten Marmor Flöhe, welche kleine Kanonen, Pulverkarren, Rüstwagen zogen. Andere sprangen daneben her mit Flinten im Arm, Patronentaschen auf dem Rücken, Säbeln an der Seite. Auf das Kommandowort des Künstlers führten sie die schwierigsten Evaluationen aus, und alles schien lustiger und lebendiger wie bei wirklichen großen Soldaten, weil das Marschieren in den zierlichsten Entrechats und Luftsprüngen, das linksum und rechtsum aber in anmutigen Pirouetten bestand. Die ganze Mannschaft hatte ein erstaunliches Aplomb, und der Feldherr schien zugleich ein tüchtiger Ballettmeister. Noch beinahe hübscher und wunderbarer waren aber die kleinen goldenen Kutschen, die von 4, 6, 8 Flöhen gezogen wurden. Kutscher und Diener waren Goldkäferlein der kleinsten, kaum sichtbaren Art. Was aber darin saß, war nicht recht zu erkennen. Unwillkürlich wurde man an die Equipage der Fee Mab erinnert, die der wackere Mercutio in Shakespeares Romeo und Julia so schön beschreibt, dass man wohl merkt, wie oft sie ihm selbst über die Nase gefahren. Erst wenn man den ganzen Tisch mit dem guten Vergrößerungsglase überschaut, entwickelt sich aber die Kunst des Flohbändigers in vollem Maße. Denn nun erst zeigt sich die Pracht, die Zierlichkeit der Geschirre, die feine Arbeit der Waffen, der Glanz, die Nettigkeit der Uniformen und erregte die tiefste Bewunderung. Gar nicht zu begreifen schien es, welcher Instrumente sich der Flohbändiger bedient haben muss, um gewisse kleine Nebensachen, zum Beispiel Sporn, Rockknöpfe und so weiter, sauber und proportionierlich anzufertigen und jene Arbeit, die sonst für das Meisterstück des Schneiders galt und die in nichts Geringerem bestand, als einem Floh ein paar völlig anschließende Reithosen zu liefern, wobei freilich das Anmessen das Schwierigste, schien dagegen als etwas ganz Leichtes und Geringes. Der Flohbändiger hatte unendlichen Zuspruch. Den ganzen Tag wurde der Saal nicht leer von Neugierigen, die den hohen Eintrittspreis nicht scheuten. Auch zur Abendzeit war der Besuch zahlreich, ja beinahe noch zahlreicher, denn als dann auch solche Personen kamen, denen an derlei possierlichen Künsteleien eben nicht viel gelegen, um ein Werk zu bewundern, das dem Flohbändiger ein ganz anderes Ansehen und die wahre Achtung des Naturforschers erwarb. Dies Werk war ein Nachtmikroskop, das wie das Sonnenmikroskop am Tage einer magischen Laterne ähnlich, den Gegenstand hell erleuchtet, mit einer Schärfe und Deutlichkeit auf die weiße Wand warf, die nichts zu wünschen übrig ließ. Dabei trieb der Flohbändiger auch noch Handel mit den schönsten Mikroskopen, die man nur finden konnte und die man gern sehr teuer bezahlte. Es begab sich, dass ein junger Mensch, Georg Pepusch geheißen, der geneigte Leser wird ihn bald näher kennenlernen, Verlangen trug, noch am späten Abend den Flohbändiger zu besuchen. Schon auf der Treppe vernahm er Gezänk, das immer heftiger und heftiger wurde und endlich überging in tolles Schreien und Toben. Sowie nun Pepusch eintreten wollte, sprang die Türe des Saales auf mit Ungestüm, und in wildem Gedränge stürzten die Menschen ihm entgegen, totenbleiches Entsetzen in den Gesichtern. »Der verfluchte Hexenmeister, der Satanskerl, beim Hohen Rat will ich ihn angeben, aus der Stadt soll er, der betrügerische Taschenspieler!« So schrien die Leute durcheinander und suchten, von Furcht und Angst gehetzt, so schnell wie möglich aus dem Hause zu kommen. Ein Blick in den Saal verriet dem jungen Pepusch sogleich die Ursache des fürchterlichen Entsetzens, das die Leute fortgetrieben. Alles lebte darin. Ein ekelhaftes Gewirr der scheußlichsten Kreaturen erfüllte den ganzen Raum. Das Geschlecht der Pucerons, der Käfer, der Spinnen, der Schlammtiere, bis zum Übermaß vergrößert, streckte seine Rüssel aus, schritt daher auf hohen, haarichten Beinen, und die greulichen Ameisenräuber fraßen, zerquetschten mit ihren zackichten Zangen die Schnaken, die sich wehrten und um sich schlugen mit den langen Flügeln, und dazwischen wanden sich Essigschlangen, Kleisteraale, hundertarmige Polypen durcheinander, und aus allen Zwischenräumen guckten Infusionstiere mit verzerrten menschlichen Gesichtern. Abscheulicheres hatte Pepusch nie geschaut. Er wollte eben ein tiefes Grauen verspüren, als ihm etwas Raues ins Gesicht flog und er sich eingehüllt sah in eine Wolke dicken Mehlstaubs. Darüber verging ihm aber das Grauen, denn er wußte sogleich, daß das raue Ding nichts anderes sein konnte als die runde, gepuderte Perücke des Flohbändigers, und das war es auch in der Tat. Als Pepusch sich den Puder aus den Augen gewischt, war das tolle, widrige Insektenvolk verschwunden. Der Flohbändiger saß ganz erschöpft im Lehnstuhl. »Leuwenhoek«, rief ihm Pepusch entgegen, »Leuwenhoek, seht ihr nun wohl, was bei eurem Treiben herauskommt? Da habt ihr wieder zu euren Vasallen Zuflucht nehmen müssen, um euch die Leute vom Leib zu halten. Ist's nicht so?« »Seid ihr's?« sprach der Flohbändiger mit matter Stimme. »Seid ihr's, guter Pepusch? Ach, mit mir ist es aus, rein aus. Ich bin ein verlorener Mann. Pepusch, ich fange an zu glauben, dass ihr es wirklich gut mit mir gemeint habt und dass ich nicht gut daran getan, auf eure Warnung nichts zu geben.« Als nun Pepusch ruhig fragte, was sich denn begeben, drehte sich der Flohbändiger mit seinem Lehnstuhl nach der Wand, hielt beide Hände vors Gesicht und rief weinerlich dem Pepusch zu, er möge nur eine Lupe zur Hand nehmen und die Marmortafel des Tisches anschauen. Schon mit unbewaffnetem Auge gewahrte Pepusch, dass die kleinen Kutschen, die Soldaten und so weiter tot dastanden und lagen, dass sich nichts mehr regte und bewegte. Die kunstfertigen Flöhe schienen auch eine ganz andere Gestalt angenommen zu haben. Mittels der Lupe entdeckte nun aber Pepusch sehr bald, dass kein einziger Floh mehr vorhanden, sondern dass das, was er dafür gehalten, schwarze Pfefferkörner und Obstkerne waren, die in den Geschirren, in den Uniformen steckten. »Ich weiß«, begann nun der Flohbändiger ganz wehmütig und zerknirscht, »ich weiß gar nicht, welcher böse Geist mich mit Blindheit schlug, dass ich die Desertation meiner Mannschaft nicht eher bemerkte, als bis alle Leute an den Tisch getreten waren und sich gerüstet hatten zum Schauen. Ihr könnet euch denken, Pepusch, wie die Leute, als sie sich getäuscht sahen, erst murrten und dann ausbrachen in lichterlohen Zorn. Sie beschuldigten mich des schnödesten Betrugs, wollten mir, da sie sich immer mehr erhitzten und keine Entschuldigung mehr hörten, zu Leibe, um selbst Rache zu nehmen. Was konnte ich, um einer Tracht Schläge zu entgehen, Besseres tun, als sogleich das große Mikroskop in Bewegung setzen und die Leute ganz einhüllen in Kreaturen, vor denen sie sich entsetzen, wie das dem Pöbel eigen?« »Aber«, fragte Pepusch, Aber sagt mir nur, Leuwenhoek, wie es geschehen konnte, daß euch eure wohlexerzierte Mannschaft, die so viel Treue bewiesen, plötzlich auf und davon gehen konnte, ohne daß ihr es sogleich gewahr wurdet.« »Oh«, jammerte der Flohbändiger, »o Pepusch, er hat mich verlassen. Er, durch den allein ich Herrscher war, und er ist es, dessen bösem Verrat ich meine Blindheit, all mein Unglück zuschreibe.« »Hab ich«, erwiderte Pepusch, »hab ich euch nicht schon längst gewarnt, eure Sache nicht auf Künsteleien zu stellen, die ihr, ich weiß es, ohne den Besitz des Meisters nicht vollbringen könnet? Und wie dieser Besitz aller Mühe unerachtet doch auf dem Spiele steht, habt ihr eben jetzt erfahren.« Pepusch gab nun ferner dem Flohbändiger zu erkennen, wie er ganz und gar nicht begreife, dass, müsse er jene Künsteleien aufgeben, dies sein Leben so zerstören könne, da die Erfindung des Nachtmikroskops sowieso überhaupt seine Geschicklichkeit im Verfertigen mikroskopischer Gläser ihn längstens festgestellt. Der Flohbändiger versicherte aber dagegen, dass ganz andere Dinge in jenen Künsteleien liegen, und dass er sie nicht aufgeben könne, ohne sich selbst seine ganze Existenz aufzugeben. »Wo ist aber Dörtje Elverdink?« so fragte Pepusch den Flohbändiger unterbrechend. »Wo sie ist?« kreischte der Flohbändiger, indem er die Hände rang. »Wo Dörtje Elverdink ist? Fort ist sie, fort in alle Welt, verschwunden. Schlagt mich nur gleich tot, Pepusch, denn ich sehe schon, wie euch immer mehr der Zorn kommt und die Wut. Macht es nur kurz mit mir.« »Da seht«, sprach Pepusch mit finsterem Blick, »da seht ihr nun, was aus eurer Torheit, aus eurem albernen Treiben herauskommt. Wer gab euch das Recht, die arme Dörtje einzusperren wie eine Sklavin und dann wieder, nur um Leute anzulocken, sie im Prunk auszustellen wie ein naturhistorisches Wunder? Warum tatet ihr Gewalt an ihre Neigung und ließet es nicht zu, dass sie mir die Hand gab, da ihr doch bemerken musstet, wie innig wir uns liebten? Entflohen ist sie? Nun gut, so ist sie wenigstens nicht mehr in eurer Gewalt, und weiß ich auch in diesem Augenblick nicht, wo ich sie suchen soll, so bin ich doch überzeugt, dass ich sie finden werde. Da, Leuwenhoek, setzt die Perücke auf und ergebt euch in euer Geschick. Das ist das Beste und Gerateste, was ihr jetzt tun könnet.« Der Flohbändiger stutzte mit der linken Hand die Perücke auf das kahle Haupt, während er mit der rechten Pepusch am Arm ergriff. »Pepusch«, sprach er, »Pepusch, ihr seid mein wahrer Freund, denn ihr seid der einzige Mensch in der ganzen Stadt Frankfurt, welcher weiß, dass ich begraben liege in der alten Kirche zu Delft seit dem Jahre 1725. Und habt es doch noch niemandem verraten, selbst wenn ihr auf mich zürnet wegen der Dörtje Elverdink. Will es mir auch zuweilen nicht recht in den Kopf, dass ich wirklich jener Anton van Leuwenhoek bin, den man in Delft begraben, so muß ich es denn doch, betrachte ich meine Arbeiten und bedenke ich mein Leben, wiederum glauben, und es ist mir deshalb sehr angenehm, dass man davon überhaupt gar nicht spricht. Ich sehe jetzt ein, liebster Pepusch, dass ich, was die Dörtje Elverdink betrifft, nicht recht gehandelt habe, wiewohl auf ganz andere Weise, als ihr wohl meinen möget. Recht tat ich nämlich daran, dass ich eure Bewerbung für ein törichtes, zweckloses Streben erklärte, Unrecht aber, dass ich nicht ganz offenherzig gegen euch war, dass ich euch nicht sagte, was es mit der Dörtje Elverdink eigentlich für eine Bewandtnis hat. Eingesehen hättet ihr dann, wie löblich es war, euch Wünsche aus dem Sinn zu reden, deren Erfüllung nicht anders als verderblich sein konnte. Pepusch, setzt euch zu mir und vernehmt eine wunderbare Historie.« »Das kann ich wohl tun«, erwiderte Pepusch mit giftigem Blick, indem er Platz nahm auf einem gepolsterten Lehnstuhl, dem Flohbändiger gegenüber. »Da«, begann der Flohbändiger, »da ihr, mein lieber Freund Pepusch, mit der Geschichte wohl bewandert seid, so wisst ihr ohne Zweifel, dass der König Sekakis viele Jahre hindurch mit der Blumenkönigin im vertraulichen Verhältnis lebte und dass die schöne, anmutige Prinzessin Gamaheh die Frucht dieser Liebe war. Weniger bekannt dürfte es sein, und auch ich kann es euch nicht sagen, auf welche Weise Prinzessin Gamaheh nach Famagusta kam. Manche behaupten, und nicht ohne Grund, dass die Prinzessin in Famagusta sich verbergen wollte vor dem widerlichen Egelprinz, dem geschworenen Feinde der Blumenkönigin. Genug, in Famagusta begab es sich, dass die Prinzessin einst in der erfrischenden Kühle des Abends Lust wandelte und in ein dunkles, anmutiges Zypressenwäldchen geriet. Verlockt von dem lieblichen Säuseln des Abendwindes, dem Murmeln des Bachs, dem melodischen Gezwitscher der Vögel, streckte die Prinzessin sich hin in das weiche, duftige Moos und fiel bald in tiefen Schlaf. Gerade der Feind, dem sie hatte entgehen wollen, der hässliche Egelprinz, steckte aber sein Haupt empor aus dem Schlammwasser, erblickte die Prinzessin und verliebte sich in die schöne Schläferin dermaßen, dass er dem Verlangen, sie zu küssen, nicht widerstehen konnte. Leise kroch er heran und küßte sie hinter das linke Ohr. Nun wisst ihr aber wohl, Freund Pepusch, dass die Dame, die der Egelprinz zu küssen sich unterfängt, verloren, denn er ist der ärgste Blutsauger von der Welt. So geschah es denn auch, dass der Egelprinz die arme Prinzessin so lange küßte, bis alles Leben aus ihr geflohen war. Da fiel er ganz übersättigt und trunken ins Moos und mußte von seinen Dienern, die sich schnell aus dem Schlamm hinanwälzten, nach Hause gebracht werden. Vergebens arbeitete sich die Wurzel Mandragora aus der Erde hervor, legte sich auf die Wunde, die der heimtückische Egelprinz der Prinzessin geküßt. Vergebens erhob sich auch das Wehgeschrei der Wurzel aller Blumen und stimmte ein in die trostlose Klage. Da geschah es, dass der Genius Thetel gerade des Weges kam. Auch er wurde tief gerührt von Gamahes Schönheit und ihrem unglücklichen Tode. Er nahm die Prinzessin in die Arme, drückte sie an seine Brust, mühte sich, ihr Leben einzuhauchen mit seinem Atem, aber sie erwachte nicht aus dem Todesschlaf. Da erblickte der Genius Thetel den abscheulichen Egelprinzen, den, so schwerfällig und trunken war er, die Diener nicht hatten hinunterschaffen können in den Palast, entbrannte in Zorn und warf eine ganze Faust voll Kristallsalz dem hässlichen Feinde auf den Leib, so daß er sogleich allen purpurnen Ichor, den er der Prinzessin Gamaheh ausgesogen, ausströmte und dann seinen Geist aufgab unter vielen Zuckungen und Grimassen auf elendigliche Weise. Alle Blumen, die ringsum standen, tauchten aber ihre Kleider in diesen Ichor und färbten sie zum ewigen Angedenken der ermordeten Prinzessin in ein solches herrliches Rot, wie es kein Maler auf Erden herauszubringen vermag. Ihr wisst, Pepusch, dass die schönsten dunkelroten Nelken, Amarillen und Scheiranten eben aus jenem Zypressenwäldchen, wo der Egelprinz die schöne Gamaheh totgeküsst, herstammen. Der Genius Thetel wollte forteilen, da er noch vor Einbruch der Nacht in Samarkand viel zu tun hatte, noch einen Blick warf er aber auf die Prinzessin, blieb festgezaubert stehen und betrachtete sie mit der innigsten Wehmut. Da kam ihm plötzlich ein Gedanke. Statt weiterzugehen, nahm er die Prinzessin in die Arme, schwang sich mit ihr hoch in die Lüfte. Zu derselben Zeit beobachteten zwei weise Männer, von denen einer, nicht verschwiegen sei es, ich selbst war, auf der Galerie eines hohen Turmes den Lauf der Gestirne. Diese gewahrten hoch über sich den Genius Thetel mit der Prinzessin Gamaheh. Und in demselben Augenblick fiel auch dem einen, »Doch, das gehört jetzt nicht zur Sache.« Beide Magier hatten zwar den Genius Thetel erkannt, nicht aber die Prinzessin, und erschöpften sich in allerlei Vermutungen, was die Erscheinung wohl bedeuten, ohne irgend etwas Gewisses oder auch nur Wahrscheinliches ergrübeln zu können. Bald darauf wurde aber das unglückliche Schicksal der Prinzessin Gamaheh in Famagusta allgemein bekannt, und nun wussten auch die Magier, sich die Erscheinung des Genius Thetel mit dem Mädchen im Arm zu erklären. Beide vermuteten, dass der Genius Thetel gewiss noch ein Mittel gefunden haben müsse, die Prinzessin ins Leben zurückzurufen, und beschlossen, in Samarkand Nachfrage zu halten, wohin er, ihrer Beobachtung nach, offenbar seinen Flug gerichtet hatte. In Samarkand aber war von der Prinzessin alles stille, niemand wusste ein Wort. Viele Jahre waren vergangen. Die beiden Magier hatten sich entzweit, wie es wohl unter gelehrten Männern desto öfter zu geschehen pflegt, je gelehrter sie sind, und nur noch die wichtigsten Entdeckungen teilten sie sich aus alter, eiserner Gewohnheit einander mit. »Ihr habt nicht vergessen, Pepusch, dass ich selbst einer dieser Magier bin. Also, nicht wenig erstaunte ich über die Mitteilung meines Kollegen, die über die Prinzessin Gamaheh das Wunderbarste und zugleich Glückseligste enthielt, was man nur hätte ahnen können. Die Sache verhielt sich folgender Gestalt. Mein Kollege hatte durch einen wissenschaftlichen Freund aus Samarkand die schönsten und seltensten Tulpen und so vollkommen frisch erhalten, als seien sie eben vom Stängel geschnitten. Es war ihm vorzüglich um die mikroskopische Untersuchung der inneren Teile und zwar des Blumenstaubes zu tun. Er zergliederte deshalb eine schöne lila und gelb gefärbte Tulpe und entdeckte mitten in dem Kelch ein feines, fremdartiges Körnlein, welches ihm auffiel in ganz besonderer Weise. Wie groß war aber seine Verwunderung, als er mittels Anwendung des Suchglases deutlich gewahrte, dass das kleine Körnlein nichts anderes als die Prinzessin Gamaheh, die, in den Blütenstaub des Tulpenkelches gebettet, ruhig und süß zu schlummern schien. Solch eine weite Strecke mich auch von meinem Kollegen trennen mochte, dennoch setzte ich mich augenblicklich auf und eilte zu ihm hin. Er hatte indessen alle Operationen beiseite gestellt, um mir das Vergnügen des ersten Anblicks zu gönnen, wohl auch aus Furcht, ganz nach eigenem Kopf handelnd, etwas zu verderben. Ich überzeugte mich bald von der vollkommenen Richtigkeit der Beobachtung meines Kollegen und war auch ebenso wie er des festen Glaubens, dass es möglich sein müsse, die Prinzessin dem Schlummer zu entreißen und ihr die vorherige Gestalt wiederzugeben. Der uns innewohnende, sublime Geist ließ uns bald die richtigen Mittel finden. Da ihr, Freund Pepusch, sehr wenig, eigentlich gar nichts von unserer Kunst versteht, so würde es höchst überflüssig sein, euch die verschiedenen Operationen zu beschreiben, die wir nun vornahmen, um zu unserem Zweck zu gelangen. Es genügt, wenn ich euch sage, dass es uns mittels des geschickten Gebrauchs verschiedener Gläser, die ich meistenteils selbst präparierte, glückte, nicht allein die Prinzessin unversehrt aus dem Blumenstaub hervorzuziehen, sondern auch ihr Wachstum in der Art zu befördern, dass sie bald zu ihrer natürlichen Größe gelangt war. Nun fehlte freilich noch das Leben, und ob ihr dieses zu verschaffen möglich, das hing von der letzten und schwierigsten Operation ab. Wir reflektierten ihr Bild mittels eines herrlichen kufischen Sonnenmikroskops und lösten dieses Bild geschickt los von der weißen Wand, welches ohne allen Schaden vonstatten ging. So wie das Bild frei schwebte, fuhr es wie ein Blitz in das Glas hinein, welches in tausend Stücke zersplitterte. Die Prinzessin stand frisch und lebendig vor uns. Wir jauchzten auf vor Freude, aber auch umso größer war unser Entsetzen, als wir merkten, dass der Umlauf des Blutes gerade da stockte, wo der Egelprinz sich angeküsst hatte. Schon wollte sie ohnmächtig niedersinken, als wir eben an der Schwelle hinter dem linken Ohr einen kleinen schwarzen Punkt erscheinen und ebenso schnell wieder verschwinden sahen. Die Stockung des Blutes hörte sogleich auf. Die Prinzessin erholte sich wieder, und unser Werk war gelungen. Jeder von uns, ich und mein Herr Kollege, wußte nun recht gut, welch unschätzbarer Wert der Besitz der Prinzessin für ihn haben mußte. Jeder strebte danach, indem er größere Rechte zu haben glaubte als der andere. Mein Kollege führte an, daß die Tulpe, in deren Kelch er die Prinzessin gefunden, sein Eigentum gewesen und daß er die erste Entdeckung gemacht, die er mir mitgeteilt, so daß ich nur als Hilfeleistender zu betrachten, der das Werk selbst, bei dem er geholfen, nicht als Lohn der Arbeit verlangen könne. Ich dagegen berief mich darauf, daß ich die letzte, schwierigste Operation, wodurch die Prinzessin zum Leben gelangt, erfunden und bei der Ausführung mein Kollege nur geholfen, weshalb habe er auch Eigentumsansprüche an den Embryo im Blumenstaub gehabt, mir doch die lebendige Person gehöre. Wir zankten uns mehrere Stunden, bis endlich, als wir uns die Kehle heiser geschrien hatten, der Vergleich zustande kam. Der Kollege überließ mir die Prinzessin, wogegen ich ihm ein sehr wichtiges, geheimnisvolles Glas einhändigte. Eben dieses Glas ist aber die Ursache unserer jetzigen, gänzlichen Verfeindung. Mein Kollege behauptet nämlich, ich habe das Glas betrügerischerweise unterschlagen. Dies ist aber eine grobe, unverschämte Lüge, und wenn ich auch wirklich weiß, dass ihm das Glas bei der Aushändigung abhanden gekommen ist, so kann ich doch auf Ehre und Gewissen beteuern, dass ich nicht schuld daran bin und auch durchaus nicht begreife, wie das hat geschehen können. Das Glas ist nämlich gar nicht so klein, da ein Pulverkorn nur höchstens 8-mal größer sein mag. Seht, Freund Pepusch, nun habe ich euch mein ganzes Vertrauen geschenkt. Nun wisst ihr, dass Dörtje Elverdink keine andere ist als eben die ins Leben zurückgerufene Prinzessin Gamaheh. Nun seht ihr ein, dass ein schlichter junger Mann wie ihr wohl auf solch eine hohe, mystische Verbindung keinen...« »Halt«, unterbrach Georg Pepusch den Flohbändiger, indem er ihn etwas satanisch anlächelte. »Halt, ein Vertrauen ist des andern wert, und so will ich euch meinerseits denn vertrauen, dass ich das alles, was ihr mir da erzählt habt, schon viel früher und besser wusste als ihr. Nicht genug kann ich mich über eure Beschränktheit, über eure alberne Anmaßung wundern. Vernehmt, was ihr längst erkennen müsstet. Wäre es außerdem, was die Glasschleiferei betrifft, mit eurer Wissenschaft nicht so schlecht bestellt. Vernehmt, dass ich selbst die Distel Zeherit bin, welche dort stand, wo die Prinzessin Gamaheh ihr Haupt niedergelegt hat und von der ihr gänzlich zu schweigen für gut befunden habt.« »Pepusch«, rief der Flohbändiger, »seid ihr bei Sinnen? Die Distel Zeherit blüht im fernen Indien, und zwar in dem schönen, von hohen Bergen umschlossenen Tale, wo sich zuweilen die weisesten Magier der Erde zu versammeln pflegen. Der Archivarius Lindhorst kann euch darüber am besten belehren. Und ihr, den ich hier im Polröckchen zum Schulmeister laufen gesehen, den ich als vor lauter Studieren und Hungern vermagerten, vergelbten Jenenser gekannt, ihr wollt die Distel Zeherit sein? Das macht einem andern weiß, aber lasst mich damit in Ruhe.« »Was ihr«, sprach Pepusch lachend, »was ihr doch für ein weiser Mann seid, Leuwenhoek. Nun, haltet von meiner Person, was ihr wollt, aber seid nicht albern genug, zu leugnen, dass die Distel Zeherit in dem Augenblick, da sie Gamahes süßer Atem traf, in glühender Liebe und Sehnsucht erblühte, und daß, als sie die Schläfe der holden Prinzessin berührte, diese auch süß träumend in Liebe kam. Zu spät gewahrte die Distel den Egelprinzen, den sie sonst mit ihren Stacheln augenblicklich getötet hätte. Doch wäre es ihr mit Hilfe der Wurzel Mandragora gelungen, die Prinzessin wieder in das Leben zurückzubringen, kam nicht der tölpische Genius Thetel dazwischen mit seinen ungeschickten Rettungsversuchen. Wahr ist es, dass Thetel im Zorn in die Salznäste griff, die er auf Reisen gewöhnlich am Gürtel zu tragen pflegt, wie Pantagruel seine Gewürzharke, und eine tüchtige Handvoll Salz nach dem Egelprinzen warf. ganz falsch aber, dass er ihn dadurch getötet haben sollte. Dieses Salz fiel in den Schlamm. Nicht ein einziges Körnchen traf den Egelprinzen, den die Distel Zeherit mit ihren Stacheln tötete, so den Tod der Prinzessin rächte und sich dann selbst dem Tode weihte. Bloß der Genius Thetel, der sich in Dinge einmischte, die ihn nichts angingen, ist daran schuld, dass die Prinzessin so lange im Blumenschlaf liegen musste. Die Distel Zeherit erwachte viel früher. Denn beider Tod war nur die Betäubung des Blumenschlafs, aus der sie ins Leben zurückkehren durften, wiewohl in anderer Gestalt. Das Maß eures gröblichen Irrtums würdet ihr nämlich vollmachen, wenn ihr glauben solltet, dass die Prinzessin Gamaheh völlig so gestaltet war, als es jetzt Dörtje Elverdink ist, und dass ihr es waret, der ihr das Leben wiedergab. Es ging euch so, mein guter Leuwenhoek, wie dem ungeschickten Diener in einer wahrhaft merkwürdigen Geschichte von den drei Pomeranzen, der zwei Jungfrauen aus den Pomeranzen befreite, ohne sich vorher des Mittels versichert zu haben, sie am Leben zu erhalten, und die dann vor seinen Augen elendiglich umkamen. Nicht ihr, nein, jener, der euch entlaufen, dessen Verlust ihr so hart fühlt und bejammert, er war es, der das Werk vollendete, welches ihr ungeschickt genug begonnen. »Ha!« schrie der Flohbändiger ganz außer sich. »Ha! Meine Ahnung! Aber ihr, Pepusch, ihr, dem ich so viel Gutes gezeigt, ihr seid mein ärgster, schlimmster Feind, das sehe ich nun wohl ein. Statt mir zu raten, statt mir beizustehen in meinem Unglück, tischt ihr mir allerlei unziemliche Narrenpossen auf.« »Die Narrenpossen auf euren Kopf«, schrie Pepusch ganz erbost, »zu spät werdet ihr eure Torheit bereuen, einbilderischer Scharlatan. Ich gehe Dörtje Elverdink aufzusuchen. Doch damit ihr nicht mehr ehrliche Leute vexiert«, Pepusch faßte nach einer Schraube, die das ganze mikroskopische Maschinenwerk in Bewegung setzte. »Bringt mich nur gleich ums Leben«, kreischte der Flohbändiger. Doch in dem Augenblick krachte auch alles zusammen und ohnmächtig stürzte der Flohbändiger zu Boden. Ende von Teil 1 des zweiten Abenteuers. Zweites Abenteuer von Meister Floh, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann. Zweites Abenteuer, Teil 2. »Wie mag es«, sprach Georg Pepusch zu sich selbst, als er auf der Straße war, »wie mag es geschehen, dass einer, der über ein hübsches, warmes Zimmer, über ein wohlaufgeklopftes Bett gebietet, sich zur Nachtzeit in dem ärgsten Sturm und Regen auf den Straßen herumtreibt? Wenn er den Hausschlüssel vergessen und wenn über dem Liebe, törichtes Verlangen ihn jagt«, so mußte er sich selbst antworten. Töricht kam ihm nämlich jetzt sein ganzes Beginnen vor. Er erinnerte sich des Augenblicks, als er Dörtje Elverdink zum ersten Mal gesehen. Vor mehreren Jahren zeigte nämlich der Flohbändiger seine Kunststückchen in Berlin und hatte nicht geringen Zuspruch, solange die Sache neu blieb. Bald hatte man sich aber an den kultivierten und exerzierten Flöhen satt gesehen. Man hielt nun nicht einmal die Schneider, Riemer, Sattler, Waffenarbeiten zum Gebrauch der kleinen Personen für so gar bewunderungswürdig, unerachtet man erst von Unbegreiflichkeit, zauberischem Wesen gesprochen, und der Flohbändiger schien ganz in Vergessenheit zu geraten. Bald hieß es aber, dass eine Nichte des Flohbändigers, die sonst noch gar nicht zum Vorschein gekommen, jetzt den Vorstellungen beiwohne.

Ende des zweiten Abenteuers. Drittes Abenteuer von Meister Floh, Teil 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann. Drittes Abenteuer, Teil 1. Erscheinung eines kleinen Ungeheuers. Fernere Erläuterungen über die Schicksale der Prinzessin Gamaheh. Merkwürdiges Freundschaftsbündnis, welches Herr Peregrinus Tyß eingeht, und Aufschluss, wer der alte Herr ist, der in seinem Hause zur Miete wohnt. Sehr wunderbare Wirkung eines ziemlich kleinen mikroskopischen Glases. Unvermutete Verhaftung des Helden der Geschichte. Wer solche Dinge an einem Abend erfahren hat wie Herr Peregrinus Tyß, ja, wer sich in solcher Stimmung befindet als er, kann ganz unmöglich gut schlafen. Unruhig wälzte Herr Peregrinus sich auf seinem Lager, und wenn er in das Delirieren kam, das dem Schlaf vorherzugehen pflegt, so hatte er wieder das kleine, holde Wesen in den Armen und fühlte heiße, glühende Küsse auf seinen Lippen. Dann fuhr er auf und glaubte noch wachend Alinens liebliche Stimme zu hören. In brünstiger Sehnsucht wünschte er, sie möge nicht entflohen sein, und doch fürchtete er wieder, sie werde gleich hineintreten und ihn verstricken in ein unauflösliches Netz. Dieser Kampf widersprechender Gefühle beklemmte seine Brust und erfüllte sie zugleich mit süßer, nie gekannter Angst. »Schlaft nicht, Peregrinus, schlaft nicht, edler Mann, ich muß augenblicklich mit euch reden.« So lispelte es dicht vor Peregrinus, und immerfort: »Schlaft nicht, schlaft nicht«, bis er endlich die Augen aufschlug, die er geschlossen, nur um die holde Aline deutlicher zu sehen. In dem Schimmer der Nachtlampe gewahrte er ein kleines, kaum spannlanges Ungeheuer, das auf seiner weißen Bettdecke saß und vor dem er sich im ersten Augenblick entsetzte. Dann griff er aber mutig mit der Hand danach, um sich zu überzeugen, ob seine Fantasie ihn nicht täusche. Doch sogleich war das kleine Ungeheuer spurlos verschwunden. Konnte die genaue Porträtierung der schönen Aline, Dörtje Elverdink oder Prinzessin Gamaheh, denn dass eine und dieselbe Person sich nur scheinbar in drei Personen zerspaltet, weiß der geneigte Leser schon längst, füglich unterbleiben, so ist dagegen es durchaus nötig, ganz genau das kleine Ungeheuer zu beschreiben, das auf der Bettdecke saß und dem Herrn Peregrinus einiges Entsetzen verursachte. Wie schon erwähnt, war die Kreatur kaum eine Spanne lang. In dem Vogelkopf staken ein paar runde, glänzende Augen, und aus dem Sperlingsschnabel starrte noch ein langes, spitzes Ding, wie ein dünnes Rapier hervor. Dicht über dem Schnabel streckten sich zwei Hörner aus der Stirne. Der Hals begann dicht unter dem Kopf, auch vogelartig, wurde aber immer dicker, so daß er ohne Unterbrechung der Form zum unförmlichen Leibe wuchs, der beinahe die Gestalt einer Haselnuss hatte und mit dunkelbraunen Schuppen bedeckt schien, wie der Armadillo. Das Wunderlichste und Seltsamste war aber wohl die Gestaltung der Arme und Beine. Die ersteren hatten zwei Gelenke und wurzelten in den beiden Backen der Kreatur dicht bei dem Schnabel. Gleich unter diesen Armen befand sich ein paar Füße und dann weiterhin noch ein paar, beide zweigelenkig wie die Arme. Diese letzten Füße schienen aber diejenigen zu sein, auf deren Tüchtigkeit die Kreatur sich eigentlich verließ, denn außerdem, dass diese Füße merklich länger und stärker waren als die anderen, so trug die Kreatur auch an denselben sehr schöne goldene Stiefel mit diamantnen Sporen. War nun, wie gesagt, das kleine Ungeheuer spurlos verschwunden, so wie Peregrinus danach faßte, so hätte er gewiß alles für Täuschung seiner aufgeregten Sinne gehalten, wäre nicht gleich unten in der Ecke des Bettes eine leise Stimme hörbar geworden, die sich also vernehmen ließ. »Mein Himmel, Herr Peregrinus, sollte ich mich in euch geirrt haben? Ihr handeltet gestern an mir so edel, und jetzt, da ich euch meine Dankbarkeit beweisen will, greift ihr nach mir mit mörderischer Hand? Doch vielleicht mißfiel euch meine Gestalt, und ich tat Verkehrtes, mich euch mikroskopisch zu zeigen, damit ihr mich nur gewiß bemerken solltet, welches nicht so leicht ist, wie ihr euch wohl denken möchtet. Ebenso wie vorher sitze ich jetzt auf eurer weißen Bettdecke, und ihr seht mich doch ganz und gar nicht. Nehmt's nicht übel, Peregrinus, aber eure Sehnerven sind wahrlich ein wenig zu grob für meine schlanke Taille. Doch versprecht mir nur, dass ich bei euch sicher bin und dass ihr nichts Feindseliges gegen mich unternehmen wollt, so werde ich euch näher kommen und manches erzählen, was zu erfahren euch eben nicht unrecht sein wird.« »Sagt mir«, erwiderte Peregrinus der Stimme, »sagt mir nur erst, wer ihr seid, guter, unbekannter Freund, das Übrige wird sich dann wohl finden. Versichern kann ich euch indessen zum Voraus, dass irgendein Feindseliges gar nicht in meiner Natur ist und dass ich fortfahren werde, gegen euch edel zu handeln, wiewohl ich zur Zeit gar nicht begreifen kann, auf welche Weise ich schon jetzt euch meinen Edelmut bewiesen haben sollte. Bewahrt aber doch nur immer euer Inkognito, denn euer Anblick ist eben nicht anmutig. Ihr seid«, sprach die Stimme weiter, nachdem sie sich ein wenig geräuspert, »ihr seid, ich wiederhole es mit Vergnügen, ein edler Mann, Herr Peregrinus, aber nicht sonderlich tief eingedrungen in die Wissenschaft und überhaupt ein wenig unerfahren, sonst hättet ihr mich erkannt auf den ersten Blick. Ich könnte ein wenig prahlerisch reden, ich könnte sagen, dass ich einer der mächtigsten Könige sei und über viele, viele Millionen herrsche. Aus angeborener Bescheidenheit und weil auch am Ende der Ausdruck »König« nicht recht passlich, will ich es aber unterlassen. In dem Volk, an dessen Spitze ich zu stehen die Ehre habe, herrscht nämlich eine republikanische Verfassung. Ein Senat, der höchstens aus 45.999 Mitgliedern bestehen darf, der leichteren Übersicht beim Votieren halber, vertritt die Stelle des Regenten. Wer aber an der Spitze dieses Senates steht, führt, weil er in allen Dingen des Lebens zur Meisterschaft gelangt sein muss, wirklich den Namen Meister. Ohne weitere Umschweife will ich es euch denn nun entdecken, dass ich, der ich hier mit euch spreche, ohne dass ihr mich gewahrt, kein anderer bin als der Meister Floh. Dass ihr mein Volk kennet, daran will ich nicht im mindesten zweifeln, denn gewiß habt ihr, würdiger Herr, schon so manchen von meinem Volk mit eurem eigenen Blut erfrischt und gestärkt. Bekannt muß es darum euch wenigstens wohl sein, dass mein Volk von einem beinahe unbezähmbaren Freiheitssinn beseelt ist und recht eigentlich aus lauter leichtsinnigen Springinsfelden besteht, die geneigt sind, sich jeder soliden Gestaltung zu entziehen durch fortwährendes Hüpfen. Was für ein Talent dazu gehört, von einem solchen Volk Meister zu sein, werdet ihr einsehen, Herr Peregrinus, und schon deshalb die gehörige Ehrfurcht vor mir haben. Versichert mir das, Herr Peregrinus, ehe ich weiterrede.« Einige Augenblicke hindurch war es dem Herrn Peregrinus Tyß, als drehe sich in seinem Kopf ein großes Mühlrad, von brausenden Wellen getrieben. Dann wurde er aber ruhiger, und es wollte ihn bedünken, dass die Erscheinung der fremden Dame bei dem Buchbinder Lämmerhirt ebenso wunderbar als das, was sich jetzt begeben, und dies vielleicht eben nur die richtige Fortsetzung der seltsamsten Geschichte sei, in die er verflochten. Herr Peregrinus erklärte dem Meister Floh, daß er ihn schon jetzt seiner seltenen Gabe halber ganz ungemein verehre und daß er um so begieriger sei, mehr von ihm zu erfahren, als seine Stimme sehr wohl klinge und eine gewisse Zartheit in der Rede seinen feinen, zierlichen Körperbau verrate. »Sehr«, fuhr Meister Floh fort, »sehr danke ich euch, bester Herr Tyß, für eure gute Gesinnung und hoffe euch bald zu überzeugen, dass ihr euch in mir nicht geirrt habt. Damit ihr erfahrt, bester Mann, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, ist es indessen nötig, euch meine vollständige Biografie mitzuteilen. Vernehmt also, mein Vater war der berühmte, doch eben fällt mir ein, dass Lesern und Hörern die schöne Gabe der Geduld merklich ausgegangen ist und dass ausführliche Lebensbeschreibungen, sonst am meisten geliebt, jetzt verabscheut werden. Ich will daher, statt gründlich zu sein, nur flüchtig und episodisch dasjenige berühren, das auf meinen Aufenthalt bei euch sich zunächst bezieht. Schon weil ich wirklich Meister Floh bin, müsst ihr, teurer Herr Peregrinus, in mir einen Mann von der umfangreichsten Erudition, von der tiefsten Erfahrung in allen Zweigen des Wissens erkennen. Doch nicht messen könnt ihr den Grad meiner Wissenschaft nach eurem Maßstabe, da euch die wunderbare Welt unbekannt ist, in der ich mit meinem Volk lebe. In welches Erstaunen würdet ihr geraten, wenn euer Sinn erschlossen werden sollte für diese Welt, die euch das seltsamste, unbegreiflichste Zauberreich dünken würde. Eben daher möget ihr es auch gar nicht befremdlich finden, dass alles, was aus jener Welt herstammt, euch vorkommen wird wie ein verwirrtes Märchen, das ein müßiges Gehirn ausgebrütet. Lasst euch aber dadurch nicht irre machen, sondern traut meinen Worten. Seht, mein Volk ist euch Menschen in manchen Dingen weit überlegen, zum Beispiel was Durchschauen der Geheimnisse der Natur, Stärke, Gewandtheit, geistige und körperliche Gewandtheit betrifft. Doch auch wir haben Leidenschaften, und diese sind, so wie bei euch, gar oft die Quelle vieles Ungemachs, ja, gänzlichen Verderbens. So war auch ich von meinem Volk geliebt, ja, angebetet, mein Meistertum hätte mich auf die höchste Stufe des Glücks bringen können, verblendete mich nicht eine unglückliche Leidenschaft zu einer Person, die mich ganz und gar beherrschte, ohne jemals meine Gattin werden zu können. Man wirft überhaupt unserem Geschlecht eine ganz besondere, die Schranken des Anstandes überschreitende Vorliebe für das schöne Geschlecht vor. Mag dieser Vorwurf auch begründet sein, so weiß auf der anderen Seite jeder, doch ohne weitere Umschweife. Ich sah des Königs Sekakis Tochter, die schöne Gamahe, und wurde augenblicklich so entsetzlich verliebt in sie, dass ich mein Volk, mich selbst vergaß und nur in der Wonne lebte, auf dem schönsten Halse, auf dem schönsten Busen umherzuhüpfen und die Holde mit süßen Küssen zu kitzeln. Oft haschte sie mit den Rosenfingern nach mir, ohne mich jemals fangen zu können. Dies dünkte mir ein anmutiges Kosen, liebliche Tändelei beglückter Liebe. Wie töricht ist der Sinn eines Verliebten! Ist dieser auch selbst der Meister Floh? Es genügt zu sagen, dass die arme Gamahe von dem hässlichen Egelprinzen überfallen wurde, der sie zu Tode küßte. Mir wäre es aber gelungen, die Geliebte zu retten, hätte nicht ein einfältiger Prahlhans und ein ungeschickter Tölpel ohne Beruf in die Sache sich eingemischt und alles verdorben. Der Prahlhans war aber die Distel Zeherit und der Tölpel der Genius Thetel. Als sich der Genius Thetel mit der entschlummerten Prinzessin in die Lüfte erhob, klammerte ich mich fest an die Brüsseler Kanten, die sie gerade um den Hals trug, und war so Gamahes treuer Reisegefährte, ohne von dem Genius bemerkt zu werden. Es geschah, dass wir über zwei Magier wegflogen, die auf einem hohen Turm gerade den Lauf der Gestirne beobachteten. Da richtete einer dieser Magier sein Glas so scharf auf mich, dass ich schier von dem Schein des magischen Instruments geblendet wurde. Mich überfiel ein starker Schwindel. Vergebens suchte ich mich festzuhalten. Ich stürzte rettungslos hinab aus der entsetzlichen Höhe, fiel dem beobachtenden Magier gerade auf die Nase. Nur meine Leichtigkeit, meine außerordentliche Gewandtheit erhielt mich am Leben. Noch war ich zu betäubt, um von des Magiers Nase herabzuhüpfen und mich ganz in Sicherheit zu setzen, als der Unhold, der verräterische Leuwenhoek, er war der Magier, mich geschickt mit den Fingern erhaschte und sogleich in ein rußwurmsches Universalmikroskop setzte. Unerachtet es Nacht war und er daher die Lampe anzünden musste, war er doch ein viel zu geübter Beobachter und viel zu tief eingedrungen in die Wissenschaft, um nicht sogleich mich als den Meister Floh zu erkennen. Hoch erfreut, daß ein glücklicher Zufall ihm diesen vornehmen Gefangenen in die Hände gespielt, entschlossen, allen Vorteil daraus zu ziehen, der nur möglich, schlug er mich ärmsten in Ketten, und so begann eine qualvolle Gefangenschaft, aus der ich durch euch, Herr Peregrinus Tyß, erst gestern Vormittag befreit wurde. Mein Besitz gab dem fatalen Leuwenhoek volle Macht über meine Vasallen, die er bald scharenweise um sich her versammelte und mit barbarischer Härte eine sogenannte Kultur einführte, die uns bald um alle Freiheit, um allen Genuss des Lebens brachte. Was die Schulstudien und überhaupt die Wissenschaften und Künste betrifft, so fand Leuwenhoek gar bald zu seinem Erstaunen und Ärger, dass wir beinahe gelehrter waren als er selbst. Die höhere Kultur, die er uns aufzwang, bestand aber vorzüglich darin, dass wir durchaus was werden, wenigstens was vorstellen mussten. Eben dieses »was werden«, dieses »was vorstellen«, führte eine Menge Bedürfnisse herbei, die wir sonst gar nicht gekannt hatten und die wir nun im Schweiß unseres Angesichts erringen mussten. Zu Staatsmännern, Kriegsleuten, Professoren und, was weiß ich alles, schuf uns der grausame Leuwenhoek um. Diese mussten einhertreten in der Tracht des verschiedenen Standes, mussten Waffen tragen und so weiter. So entstanden aber unter uns Schneider, Schuster, Friseurs, Sticker, Knopfmacher, Waffenschmiede, Gürtler, Schwertfeger, Stellmacher und eine Menge anderer Professionisten, die nur arbeiteten, um einen unnötigen, verderblichen Luxus zu fördern. Am allerschlimmsten war es, dass Leuwenhoek nichts im Auge hatte als seinen eigenen Vorteil, dass er uns kultivierte Leute den Menschen zeigte und sich Geld dafür bezahlen ließ. Überdies aber kam unsere Kultur ganz auf seine Rechnung, und er erhielt die Lobsprüche, die uns allein gebührten. Recht gut wußte Leuwenhoek, daß mit meinem Verlust auch seine Herrschaft über mein Volk ein Ende hatte, um so fester verschlang er daher den Zauber, der mich an ihn band, und um so quälender war meine unglückliche Gefangenschaft. Mit heißer Sehnsucht dachte ich an die holde Gamahe und sann auf Mittel, Nachricht von ihrem Schicksal zu erhalten. Was aber der schärfste Verstand nicht zu ersinnen vermochte, das führte die Gunst des Zufalls von selbst herbei. Meines Magiers Freund und Bundesgenosse, der alte Swammerdamm, hatte die Prinzessin Gamahe in dem Blumenstaube einer Tulpe entdeckt und diese Entdeckung dem Freunde mitgeteilt. Durch Mittel, die ich euch, guter Herr Peregrinus Tyß, weiter zu entwickeln unterlasse, da ihr nicht sonderlich viel davon verstehen würdet, gelang es dem Herrn, der Prinzessin natürliche Gestalt wiederherzustellen und sie ins Leben zurückzurufen. Am Ende waren aber doch beide hochweise Herren ebenso ungeschickte Tölpel als der Genius Thetel und die Distel Zeherit. Sie hatten nämlich im Eifer die Hauptsache vergessen, und so kam es, daß die Prinzessin in demselben Augenblick, als sie zum Leben erwachte, wiederum tot niedersinken wollte. Ich allein wußte, woran es lag. Die Liebe zur schönen Gamahe, die in meiner Brust emporgelodert stärker als jemals, gab mir Riesenkraft. Ich zerriss meine Ketten, ich sprang mit einem mächtigen Satz der Holden auf die Schulter. Nur ein einziger kleiner Stich genügte, das stockende Blut in Wallung zu versetzen. Sie lebte. Nun muss ich euch aber sagen, Herr Peregrinus Tyß, dass dieser Stich wiederholt werden muß, wenn die Prinzessin in Schönheit und Jugend fortblühen soll. Sie würde entgegengesetztenfalls in wenigen Monaten zusammenschrumpfen zum alten, unbelebten Mütterlein. Deshalb bin ich ihr, das werdet ihr einsehen, ganz unentbehrlich. Und nur aus der Furcht, mich zu verlieren, lässt sich der schwarze Undank erklären, mit dem Gamaheh meine Liebe lohnte. Sie lieferte mich nämlich ohne weiteres dem abscheulichen Quälgeist, dem Leuwenhoek, aus, der mich in stärkere Fesseln schlug, als ich sie je getragen, jedoch zu seinem eigenen Verderben. Trotz aller Vorsicht des alten Leuwenhoek und der schönen Gamaheh gelang es mir endlich dennoch, in einer unbewachten Stunde aus meinem Kerker zu entspringen. Hinderten mich auch die schweren Reiterstiefel, die ich nicht Zeit hatte, von den Füßen abzustreifen, sehr an der Flucht, so kam ich doch glücklich bis an die Bude des Spielsachenkrämers, bei dem ihr Waren einkauftet. Nicht lange dauerte es, so trat, zu meinem nicht geringen Schrecken, auch Gamaheh in den Laden. Ich hielt mich für verloren. Ihr allein konntet mich retten, edler Herr Peregrinus. Ich klagte euch leise meine Not, und ihr wart gütig genug, mir eine Schachtel zu öffnen, in die ich schnell hineinschlüpfte und die ihr dann ebenso schnell mit euch nahmet. Gamaheh suchte mich vergebens und erfuhr erst viel später, wie und wohin ich geflüchtet. So wie ich in Freiheit war, hatte Leuwenhoek auch die Macht über mein Völklein verloren. Alle befreiten sich, entschlüpften und ließen dem Tyrannen zum Hohn Pfefferkörner, Obstkerne und dergleichen mehr in den Kleidern stecken. Nochmals meinen herzlichen Dank, guter, edler Herr Peregrinus, für die große Wohltat, die ihr mir erzeigt habt und die ich zu schätzen weiß wie keiner. Erlaubt, dass ich mich als ein freier Mann wenige Zeit bei euch aufhalte. Ich kann euch in manchen recht wichtigen Angelegenheiten eures Lebens so nützlich sein, als ihr es kaum denken möget. Zwar könnte es für gefährlich zu achten sein, dass ihr in heftiger Liebe entbrannt seid zu dem holden Wesen. »Was sagt ihr?« unterbrach Peregrinus den kleinen Unsichtbaren. »Was sagt ihr, Meister? Ich entbrannt in Liebe?« »Es ist nicht anders«, fuhr Meister Floh fort. »Denkt euch mein Entsetzen, meine Angst, als ihr gestern eintratet mit der Prinzessin in den Armen, ganz erhitzt von wilder Leidenschaft, als sie alle Verführungskünste anwandte, die ihr leider nur zu sehr zu Gebote stehen, um euch zu meiner Auslieferung zu bewegen. Doch erst da erkannte ich euren Großmut im ganzen Umfang, als ihr standhaft bliebt, als ihr geschickt so tatet, als wüsstet ihr gar nichts von meinem Aufenthalt bei euch, als verständet ihr gar nicht, was die Prinzessin eigentlich von euch verlange. Das, unterbrach Peregrinus den Meister Floh aufs Neue, das war ja aber auch in der Tat der Fall. Ihr rechnet mir, lieber Meister Floh, Dinge als Verdienst an, die ich gar nicht geahnt habe. Weder euch noch das hübsche Frauenzimmer, das mich aufsuchte bei dem Buchbinder Lämmerhirt und das ihr seltsamerweise Prinzessin Gamaheh zu nennen beliebt, habe ich in der Bude gewahrt, wo ich Spielsachen einkaufte. Ganz unbekannt war es mir, dass unter den Schachteln, die ich mitnahm, und in welchen ich bleierne Soldaten und ebensolche Jagden vermutete, sich eine Leere befand, in der ihr saßet. Und wie in aller Welt hätte ich es erraten können, dass ihr der Gefangene wart, den das anmutige Kind so stürmisch verlangte. Seid nicht wunderlich, Meister Floh, und lasst euch Dinge träumen, von denen keine Ahnung in meiner Seele liegt. »Ihr wollt«, erwiderte Meister Floh, »meinen Danksagungen ausweichen auf geschickte Weise, guter Herr Peregrinus, und dies gibt mir zum großen Trost aufs Neue den lebhaften Beweis eurer uneigennützigen Denkungsart. Wisst, edler Mann, dass Leuwenhoeks, Gamahehs Bemühungen, mich wieder zu erhaschen, ganz vergeblich bleiben, solange ihr mir euren Schutz gewährt. Freiwillig müsst ihr mich meinen Peinigern übergeben. Alle anderen Mittel sind fruchtlos. Herr Peregrinus Tyß, ihr seid verliebt.« »O sprecht«, fiel Peregrinus dem Meister ins Wort, »o sprecht doch nur nicht so. Nennt Liebe nicht eine augenblickliche, törichte Aufwallung, die jetzt schon vorüber ist.« Herr Peregrinus fühlte, dass Glutröte ihm ins Antlitz stieg und ihn Lügen strafte. Er kroch unters Deckbett. »Es ist«, fuhr Meister Floh fort, »es ist gar nicht zu verwundern, dass auch ihr dem wunderbaren Liebreiz der Prinzessin Gamahe nicht widerstehen konntet, zumal sie manche gefährliche Kunst anwandte, euch zu fangen. Der Sturm ist noch nicht vorüber. Manches Zaubermittel, wie es auch wohl andern anmutigen Weibern, die nicht gerade die Prinzessin Gamahe sind, zu Gebote steht, wird die kleine Boshafte noch aufbieten, um euch in ihr Liebesnetz zu verstricken. Sie wird sich eurer so ganz zu bemächtigen suchen, dass ihr nur für sie, für ihre Wünsche leben sollt, und dann, weh mir! Es wird darauf ankommen, ob euer Edelmut stark genug ist, eure Leidenschaft zu besiegen, oder ob ihr es vorziehen werdet, Gamahes Wünschen nachzugeben und nicht allein euren Schützling, sondern auch das ganze arme Völklein, welches ihr niedriger Knechtschaft entrissen, aufs Neue ins Elend zu stürzen oder der bösen, falschen Verlockung eines verführerischen Wesens zu widerstehen und so mein und meines Volkes Glück zu begründen. O, dass ihr mir das Letztere versprechen wolltet, könntet!« »Meister«, antwortete Peregrinus, indem er die Bettdecke vom Gesicht wegzog, »lieber Meister, ihr habt recht, nichts ist gefährlicher als die Verlockung der Weiber. Sie sind alle falsch, boshaft, sie spielen mit uns wie die Katze mit der Maus, und für unsere zärtlichsten Bemühungen ernten wir nichts als Spott und Hohn. Deshalb stand mir auch sonst der kalte Todesschweiß auf der Stirne, so wie sich nur ein weibliches Wesen nahte, und ich glaube selbst, dass mit der schönen Aline, oder, wie ihr wollt, mit der Prinzessin Gamahe, es eine besondere Bewandtnis haben muß, unerachtet ich alles, was ihr mir erzählt habt, mit meinem schlichten, gesunden Menschenverstande gar nicht begreifen kann, und es mir viel mehr zumute ist, als läge ich in wirren Träumen oder läse in tausend und einer Nacht. Doch mag dem sein, wie ihm wolle. Ihr habt euch einmal in meinen Schutz begeben, lieber Meister, und nichts soll mich vermögen, euch euren Feinden auszuliefern. Die verführerische Dirne will ich gar nicht wiedersehen. Ich verspreche das feierlich und würde euch die Hand darauf reichen, hättet ihr eine dergleichen, die meine zu erfassen und meinen ehrlichen Druck zu erwidern.« Damit streckte Herr Peregrinus seinen Arm weit aus über die Bettdecke. »Nun«, sprach der kleine Unsichtbare, »nun bin ich ganz getröstet, ganz beruhigt. Habe ich auch keine Hand, euch darzureichen, so erlaubt wenigstens, dass ich euch in den rechten Daumen steche, teils um euch meine innigste Freude zu bezeugen, teils um unser Freundschaftsbündnis noch fester zu besiegeln.« Herr Peregrinus fühlte auch in dem Augenblick an dem Daumen der rechten Hand einen Stich, der so empfindlich schmerzte, dass er nur von dem kleinen Meister aller Flöhe herrühren konnte. »Ihr stecht«, rief Peregrinus, »ihr stecht ja wie ein kleiner Teufel.« »Nehmt das«, erwiderte Meister Floh, »für ein lebhaftes Zeichen meiner biedern guten Gesinnung. Doch billig ist es, daß ich als Pfand meiner Dankbarkeit euch eine Gabe zukommen lasse, die zu dem Außerordentlichsten gehört, was die Kunst jemals hervorgebracht hat. Es ist nichts anderes als ein Mikroskop, welches ein sehr geschickter, kunstvoller Optiker aus meinem Volk verfertigte, als er noch in Leuwenhoeks Diensten war. Euch wird das Instrument etwas subtil vorkommen, denn in der Tat ist es wohl an 120-mal kleiner als ein Sandkorn. Aber der Gebrauch lässt keine sonderliche Größe zu. Ich setze das Glas nämlich in die Pupille eures linken Auges, und dieses Auge wird dann mikroskopisch. Die Wirkung soll euch überraschen. Ich will daher für jetzt darüber schweigen und euch nur bitten, dass ihr mir erlaubt, die Operation vorzunehmen, dann, wenn ich überzeugt bin, dass euch das mikroskopische Auge große Dienste leisten muss. Und nun schlaft wohl, Herr Peregrinus, euch ist noch einige Ruhe vonnöten. Peregrinus schlief nun wirklich ein und erwachte erst am hellen Morgen. Ende von Teil 1 des dritten Abenteuers. Drittes Abenteuer von Meister Floh, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann. Drittes Abenteuer, Teil 2. Er vernahm das wohlbekannte Kratzen des Besens der alten Aline, die das Nebenzimmer auskehrte. Ein kleines Kind, das sich irgendeiner Unart bewusst, kann sich nicht so vor der Rute der Mutter fürchten, als Herr Peregrinus sich fürchtete vor den Vorwürfen des alten Weibes. Leise trat die Alte endlich hinein mit dem Kaffee. Herr Peregrinus schielte durch die Bettgardinen, die er zugezogen, und war nicht wenig über den hellen Sonnenschein verwundert, der auf dem Gesicht der Alten ausgebreitet lag. »Schlafen Sie noch, lieber Herr Tyß?« so fragte die Alte mit dem süßesten Ton, der in ihrer Kehle liegen mochte. Peregrinus erwiderte, ganz ermutigt, ebenso liebreich, »Nein, liebe Aline, setzen Sie nur das Frühstück auf den Tisch, ich steige gleich aus dem Bette.« Als Peregrinus nun aber wirklich aufstand, war es ihm, als wehe der süße Atem des lieblichen Geschöpfs, das in seinen Armen lag, durch das Zimmer. Es wurde ihm so heimisch und dabei so ängstlich zumute, er hätte um alles in der Welt wissen mögen, was aus dem Geheimnis seiner Liebe geworden, denn wie dies Geheimnis selbst war ja das allerliebste Wesen erschienen und verschwunden. Während Herr Peregrinus vergeblich versuchte, Kaffee zu trinken und Weißbrot zu genießen, da ihm jeder Bissen im Munde quoll, trat die Alte hinein und machte sich dies und das zu schaffen, während sie vor sich hin murmelte, »Wundersam! Unglaublich! Was man nicht alles erlebt! Wer hätte das gedacht?« Peregrinus, der es vor Herzklopfen nicht länger aushalten konnte, fragte, »Was ist denn wundersam, liebe Aline?« »Allerlei, allerlei«, erwiderte die Alte schalkisch lächelnd, indem sie in ihrem Geschäft das Zimmer aufzuräumen fortfuhr. Die Brust wollte dem armen Peregrinus zerspringen, und unwillkürlich rief er mit dem Tone der schmerzlichsten Sehnsucht, »Ach, Aline!« »Ja, Herr Tyß, hier bin ich. Was befehlen Sie?« So sprach die Alte und stellte sich breit hin vor Peregrinus, als erwarte sie seine Befehle. Peregrinus starrte in das kupfrige, abscheulich verzerrte Gesicht der Alten, und alle Scheu brach sich an dem tiefen Unwillen, der ihn plötzlich erfüllte. »Was ist?« so fragte er mit ziemlich barschem Tone. was ist aus der fremden Dame geworden, die sich gestern Abend hier befand? Hat sie ihr die Haustür aufgeschlossen? Hat sie, wie ich befohlen, für einen Wagen gesorgt? Ist die Dame nach ihrer Wohnung gebracht worden?« »Türe aufgeschlossen?« sprach die Alte mit einem fatalen Grinsen, welches aussehen sollte wie ein schlaues Lächeln. »Wagen geholt? Nach Hause gebracht? War alles nicht vonnöten. Die schöne Dame, das allerliebste Ding, ist im Hause geblieben, befindet sich noch hier und wird das Haus auch wohl nicht vor der Hand verlassen.« Peregrinus fuhr auf in freudigem Schreck. Die Alte erzählte ihm nun, wie, als die Dame die Treppe auf eine Art hinuntergesprungen, dass ihr Hören und Sehen vergangen, unten der alte Herr Swammer an der Tür seines Zimmers gestanden, mit einem mächtigen Armleuchter in der Hand. Der alte Herr habe unter vielen Verbeugungen, wie es sonst gar nicht seine Art sei, die Dame in sein Zimmer eingeladen. Diese sei auch gleich ohne Anstand hineingeschlüpft, und Herr Swammer habe dann die Tür fest verschlossen und verriegelt. Viel zu sonderbar sei ihr doch des menschenscheuen Herrn Swammers Beginnen vorgekommen, um nicht ein wenig an der Tür zu lauschen und durch das Schlüsselloch zu gucken. Da habe dann Herr Swammer mitten im Zimmer gestanden und so beweglich und kläglich zu der Dame gesprochen, dass ihr, der Alten, die Tränen in die Augen gekommen, unerachtet sie kein einziges Wort verstehen können, da Herr Swammers Sprache ausländisch gewesen. Nichts anders habe sie glauben können, als dass Herr Swammer sich bemüht, die Dame auf den Weg der Tugend und Gottesfurcht zurückzubringen, denn er sei immer mehr in Eifer geraten, bis die Dame auf die Knie gesunken und gar demütig seine Hand geküsst, auch dabei etwas geweint. Sehr freundlich habe aber nun Herr Swammer die Dame aufgehoben, sie auf die Stirne geküsst, wobei er sich sehr bücken müssen, und dann zu einem Lehnstuhl geführt. Sehr geschäftig habe Herr Swammer ein Feuer im Kamin gemacht, ein Gewürz herbeigetragen und, so viel sie wahrnehmen können, einen Glühwein zu kochen begonnen. Unglücklicherweise habe sie, die Alte, jetzt etwas Tabak genommen und stark genießt. Da sei es ihr denn durch alle Glieder gefahren und sie wie vernichtet gewesen, als der Herr Swammer den Arm ausgestreckt nach der Türe und mit einer furchtbaren Stimme, die Mark und Bein durchdrungen, gerufen: »Hebe dich hinweg, horchender Satan!« Sie wisse gar nicht, wie sie herauf und ins Bett gekommen. Am Morgen, als sie die Augen aufgeschlossen, habe sie geglaubt, ein Gespenst zu sehen. Denn Herr Swammer habe sie erblickt vor ihrem Bette, in einem schönen Zobelpelz mit goldenen Schnüren und Troddeln, Hut auf dem Kopf, Stock in der Hand. »Gute Frau Aline«, habe Herr Swammer zu ihr gesprochen, »ich muss in wichtigen Geschäften ausgehen und werde vielleicht erst nach mehreren Stunden wiederkehren. Sorgen Sie dafür, dass auf dem Flur des Hauses vor meinem Zimmer kein Geräusch entstehe, oder gar jemand es wage, in mein Gemach eindringen zu wollen. Eine vornehme Dame, und dass Sie es nur wissen, eine fremde, reiche, wunderbar schöne Prinzessin hat sich zu mir geflüchtet. Ich war in früherer Zeit am Hofe Ihres königlichen Vaters Ihr Informator. Deshalb hat sie Zutrauen zu mir, und ich werde und muss sie schützen wider alle bösen Angriffe. Ich sage Ihnen das, Frau Aline, damit Sie der Dame die Ehrfurcht erweisen, die Ihrem Rang gebührt. Sie wird, erlaubt es Herr Tyß, Ihre Bedienung in Anspruch nehmen, und Sie sollen, gute Frau Aline, dafür königlich belohnt werden, sofern Sie nämlich schweigen können und niemanden den Aufenthalt der Prinzessin verraten.« Damit sei Herr Swammer dann schnell fortgegangen. Herr Peregrinus Tyß fragte die Alte, ob es ihr denn nicht gar seltsam vorkomme, dass die Dame, die er, wie er nochmals beteuern könne, bei dem Buchbinder Lämmerhirt in der Karlbecher Gasse getroffen, eine Prinzessin sei und zu dem alten Herrn Swammer geflüchtet sein solle. Die Alte meinte indessen, sie traue Herrn Swammers Wort mehr noch als ihren eigenen Augen und glaube daher, dass alles, was sich bei dem Buchbinder Lämmerhirt und hier im Zimmer zugetragen, entweder nur zauberisches Blendwerk gewesen oder dass die Angst, die Verwirrung auf der Flucht, die Prinzessin zu solchem abenteuerlichen Beginnen vermochte. Übrigens werde sie ja wohl bald alles von der Prinzessin selbst erfahren. Aber, sprach Herr Peregrinus weiter, eigentlich nur um das Gespräch über die Dame fortzusetzen, aber wo ist Ihr Verdacht, die böse Meinung geblieben, die Sie gestern von der fremden Dame hegte? »Ach«, erwiderte die Alte schmunzelnd, »ach, das ist alles vorbei. Man darf ja nur die liebe Dame recht ansehen, um zu wissen, dass es eine vornehme Prinzessin ist und dabei so engelschön, wie nur eine Prinzessin gefunden werden kann. Ich musste, als Herr Swammer fortgegangen war, ein wenig nachsehen, was die gute Dame machte, und guckte durch das Schlüsselloch. Da lag die Dame ausgestreckt auf dem Sofa und hatte das Engelsköpfchen auf die Hand gestützt, so daß die schwarzen Locken durch die lilienweißen Fingerchen quollen, welches ganz hübsch aussah. Und gekleidet war die Dame in lauter Silberzindel, der den niedlichen Busen die rundlichen Ärmchen durchschimmern ließ. An den Füßen trug sie goldene Pantoffeln. Einer war herabgefallen, so daß man gewahrte, daß sie keine Strümpfe angezogen. Das bloße Füßchen guckte unter dem Kleide hervor, und sie spielte mit den Zehen, welches artig anzusehen war. Doch gewiß liegt die Dame unten noch ebenso wie vorher auf dem Sofa, und wenn es Ihnen gefällig ist, lieber Herr Tyß, sich an das Schlüsselloch zu bemühen, so...« »Was sprichst du?« unterbrach Peregrinus die Alte mit Heftigkeit. »Was sprichst du? Soll ich mich hingeben dem verführerischen Anblick, der mich vielleicht hinreißen könnte zu allerlei Torheiten?« »Mut, Peregrinus, widerstehe der Verlockung!« So lispelte es dicht bei Peregrinus, der die Stimme des Meister Floh erkannte. Die Alte lächelte geheimnisvoll und sprach, nachdem sie einige Augenblicke geschwiegen, »Ich will Ihnen nur alles sagen, lieber Herr Tyß, wie mir die ganze Sache vorkommt. Mag nun die fremde Dame eine Prinzessin sein oder nicht, so viel bleibt gewiß, dass sie sehr vornehm ist und reich, und dass Herr Swammer sich ihrer lebhaft annimmt, mithin lange mit ihr bekannt sein muß. Und warum ist die Dame Ihnen nachgelaufen, lieber Herr Tyß? Ich sage, weil sie sich sterblich verliebt hat in Sie, und die Liebe macht ja wohl einen ganz blind und toll und verführt auch wohl Prinzessinnen zu den seltsamsten, unüberlegtesten Streichen. Eine Zigeunerin hat ihrer seligen Frau Mutter prophezeit, dass sie einmal glücklich werden sollen durch eine Heirat, gerade wann sie am wenigsten daran dächten. Das soll nun wahr werden.« Und damit begann die Alte aufs Neue zu schildern, wie allerliebst die Dame aussehe. Man kann sich denken, wie sich Peregrinus bestürmt fühlte. »Schweige«, brach er endlich los, »schweige Sie doch nur, Frau Aline, von solchen Dingen. Verliebt in mich soll die Dame sein. Wie albern, wie abgeschmackt.« »Hm«, sprach die Alte, »wäre das nicht der Fall, so würde die Dame nicht sogar jämmerlich geseufzt, so würde sie nicht sogar kläglich gerufen haben. Nein, mein lieber Peregrinus, mein süßer Freund, du wirst, du kannst nicht grausam gegen mich sein. Ich werde dich wiedersehen und alles Glück des Himmels genießen.« »Und unser alter Herr Swammer, den hat die fremde Dame ganz umgekehrt. Habe ich sonst außer dem Kronentaler zu Weihnachten auch nur einen einzigen Kreuzer von ihm erhalten? Und diesen schönen blanken Karolin, den gab er mir heute Morgen mit solcher freundlicher Miene, wie er sie sonst gar nicht im Antlitz hat, als Douceur im Voraus für die Dienste, die ich der Dame leisten werde. Da steckt was dahinter. Was gilt's? Herr Swammer spielt am Ende den Freiwerber bei Ihnen, Herr Tyß.« Wiederum sprach die Alte von der Liebenswürdigkeit und Anmut der Dame mit begeisterten Worten, die in dem Munde eines abgelebten Weibes seltsam genug klangen, bis Peregrinus, ganz Feuer und Flamme, aufsprang und wie rasend ausrief: »Mag es gehen, wie es will, hinab, hinab ans Schlüsselloch!« Vergebens warnte Meister Floh, der in das Halstuch des verliebten Peregrinus gesprungen war und sich dort in den Schlupfwinkel einer Falte versteckt hatte. Peregrinus vernahm nicht seine Stimme, und Meister Floh erfuhr, was er längst hätte wissen sollen, nämlich, dass mit dem störrigsten Menschen etwas anzufangen ist, nur nicht mit einem Verliebten. Die Dame lag in der Tat noch ebenso auf dem Sofa, wie die Alte es beschrieben hatte, und Peregrinus fand, dass keine menschliche Sprache hinreiche, den himmlischen Zauber in Worten auszudrücken, der über der ganzen holden Gestalt ausgebreitet lag. Ihr Anzug, wirklich Silberzindel, mit seltsamer, bunter Stickerei, war ganz fantastisch und konnte sehr füglich für das Negligé der Prinzessin Gamaheh gelten, das sie in Famagusta vielleicht in dem Augenblick getragen, als der boshafte Egelprinz sie totgeküsst. Wenigstens war der Anzug so reizend und dabei so über alle Maßen seltsam, dass die Idee dazu weder in dem Kopfe des genialsten Theaterschneiders entsprossen, noch in dem Geiste der sublimsten Putzhändlerin empfangen zu sein schien. »Ja, sie ist es. Es ist Prinzessin Gamaheh«, so murmelte Peregrinus, indem er bebte vor süßer Wonne und dürstendem Verlangen. Als nun aber die Holde aufseufzte: »Peregrinus, mein Peregrinus«, da erfasste den Herrn Peregrinus Tyß der volle Wahnsinn der Leidenschaft, und nur eine unnennbare Angst, die ihm alle Kraft des Entschlusses raubte, hielt ihn zurück, nicht die Türe mit Gewalt einzustoßen und sich dem Engelsbilde zu Füßen zu werfen. Der geneigte Leser weiß bereits, was es mit den zauberischen Reizen, mit der überirdischen Schönheit der kleinen Dörtje Elverdink für eine Bewandtnis hat. Der Herausgeber kann versichern, dass, nachdem er ebenfalls durch das Schlüsselloch geguckt und die Kleine in ihrem fantastischen Kleidchen von Silberzindel erblickt hatte, er weiter nichts sagen konnte, als dass Dörtje Elverdink ein ganz liebenswürdiges, anmutiges Püppchen sei. Aber da kein junger Mann sich zum ersten Mal in ein anderes Wesen verliebt hat, als in ein überirdisches, in einen Engel, dem nichts gleichkommt auf Erden, so sei es dem Herrn Peregrinus auch erlaubt, Dörtje Elverdink für ein dergleichen zauberisches, überirdisches Wesen zu halten. »Nehmt euch zusammen, denkt an euer Versprechen, werter Herr Peregrinus Tyß. Niemals wolltet ihr die verführerische Gamaheh wieder sehen, und nun, ich könnte euch das Mikroskop ins Auge werfen, aber ihr müsstet ja auch ohne dasselbe wahrnehmen, dass die boshafte Kleine euch längst gemerkt hat und dass alles, was sie beginnt, trügerische Kunst ist, euch zu verlocken. Glaubt mir doch nur, ich meine es gut mit euch.« So lispelte Meister Floh in der Falte des Halstuchs. Solch bange Zweifel aber auch in Peregrinus Innerm aufstiegen, doch konnte er sich nicht losreißen von dem bezaubernden Anblick der Kleinen, die den Vorteil, sich unbemerkt glauben zu dürfen, gut zu benutzen und, mit verführerischen Stellungen wechselnd, den armen Peregrinus ganz außer sich selbst zu setzen verstand. Herr Peregrinus Tyß stünde vielleicht noch an der Tür des verhängnisvollen Gemachs, hätte es nicht stark geläutet, und hätte die Alte ihm nicht zugerufen, dass der alte Herr Swammer zurückkehre. Peregrinus flog die Treppe hinauf in sein Zimmer. Hier überließ er sich ganz seinen Liebesgedanken. Mit eben diesen Gedanken kamen aber jene Zweifel zurück, die Meister Flohs Mahnungen in ihm erregt hatten. Es hatte sich recht eigentlich ein Floh in sein Ohr gesetzt, und er geriet in allerlei beunruhigende Betrachtungen. »Muss ich«, dachte er, »muss ich nicht wirklich daran glauben, dass das holde Wesen die Prinzessin Gamaheh die Tochter eines mächtigen Königs ist? Bleibt dies aber der Fall, so muß ich es für Torheit, für Wahnsinn halten, nach dem Besitz einer so erhabenen Person zu streben. Dann aber hat sie ja auch selbst die Auslieferung eines Gefangenen verlangt, von dem ihr Leben abhinge. Und stimmt dies genau mit dem überein, was mir Meister Floh gesagt, so kann ich auch beinahe nicht daran zweifeln, dass alles, was sich auf Liebe zu mir deuten dürfte, vielleicht nur ein Mittel ist, mich ihrem Willen ganz zu unterwerfen. Und doch, sie verlassen, sie verlieren, das ist Hölle, das ist Tod.« Herr Peregrinus Tyß wurde in diesen schmerzlichen Betrachtungen durch ein leises, bescheidenes Klopfen an der Tür gestört. Wer hereintrat, war niemand anders als der Mietsmann des Herrn Peregrinus, der alte Herr Swammer, sonst ein zusammengeschrumpfter, menschenscheuer, mürrischer Mann, schien plötzlich um 20 Jahre jünger geworden zu sein. Die Stirn war glatt, das Auge belebt, der Mund freundlich. Er trug statt der hässlichen schwarzen Perücke natürliches weißes Haar und statt des dunkelgrauen Oberrockes einen schönen Zobelpelz, wie ihn Frau Aline beschrieben. Mit einer heitern, ja freudigen Miene, die ihm sonst ganz und gar nicht eigen, trat Herr Swammer dem Peregrinus entgegen. »Er wünsche nicht«, sprach Herr Swammer, »seinen lieben Herrn Wirt in irgendeinem Geschäft zu stören. Seine Pflicht als Mieter erfordere es aber, gleich am Morgen dem Hauswirt anzuzeigen, dass er in der Nacht genötigt worden, ein hilfloses Frauenzimmer bei sich aufzunehmen, das sich der Tyrannei eines bösen Oheims entziehen wolle und daher wohl einige Zeit in dem Hause zubringen werde, wozu es indes der Erlaubnis des gütigen Wirts bedürfe, um die er hiermit nachsuche.« Unwillkürlich fragte Peregrinus, wer denn das hilflose Frauenzimmer sei, ohne daran zu denken, dass dies in der Tat die zweckmäßigste Frage war, die er tun konnte, um die Spur des seltsamen Geheimnisses zu verfolgen. »Es ist«, erwiderte Herr Swammer, »es ist recht und billig, dass der Hauswirt wisse, wen er in seinem Hause beherbergt. Erfahren Sie also, verehrter Herr Tyß, dass das Mädchen, das sich zu mir geflüchtet, niemand anders ist als die hübsche Holländerin Dörtje Elverdink, Nichte des berühmten Leuwenhoek, der, wie Sie wissen, hier die wunderbaren mikroskopischen Kunststücke zeigt. Leuwenhoek ist sonst mein Intimus, aber ich muß bekennen, dass er ein harter Mann ist, und die arme Dörtje, die noch dazu mein Patchen, misshandelt auf arge Weise. Ein stürmischer Auftritt, der sich gestern Abend ereignete, zwang das Mädchen zur Flucht, und dass sie bei mir Trost und Hilfe suchte, scheint natürlich.« »Dörtje Elverdink«, sprach Peregrinus halb träumend, »Leuwenhoek, vielleicht ein Abkömmling des Naturforschers Anton von Leuwenhoek, der die berühmten Mikroskope verfertigte?« »Dass unser Leuwenhoek«, erwiderte Herr Swammer lächelnd, »ein Abkömmling jenes berühmten Mannes sei, kann man so eigentlich nicht sagen, da er der berühmte Mann selbst, und es nur eine Fabel ist, dass er vor beinahe 100 Jahren in Delft begraben worden. Glauben Sie das, bester Herr Tyß, sonst könnten Sie ja wohl noch gar daran zweifeln, dass ich, unerachtet ich mich der Kürze halber und, um nicht über Gegenstände meiner Wissenschaft jedem neugierigen Torenrede stehen zu müssen, jetzt Swammer nenne, der berühmte Swammerdamm bin. Alle Leute behaupten, ich sei im Jahre 1680 gestorben. aber Sie bemerken, würdiger Herr Tyß, daß ich lebendig und gesund vor Ihnen stehe, und daß ich wirklich ich bin, kann ich jedem, auch dem Einfältigsten, aus meiner Biblia Naturae demonstrieren. Sie glauben mir doch, werter Herr Tyß?« »Mir ist«, sprach Peregrinus in einem Ton, der von seiner inneren Verwirrung zeugte, »mir ist seit ganz kurzer Zeit so viel Wunderbares geschehen, dass ich, wäre nicht alles deutliche Sinneswahrnehmung, ewig daran zweifeln würde. Aber nun glaube ich an alles, sei es auch noch so toll und ungereimt. Es kann sein, dass Sie der verstorbene Herr Johann Swammerdamm sind und daher als Revenant mehr wissen als andere gewöhnliche Menschen. Was aber die Flucht der Dörtje Elverdink oder der Prinzessin Gamaheh oder wie die Dame sonst heißen mag, betrifft, so sind Sie im gewaltigen Irrtum. Erfahren Sie, wie es damit herging.« Peregrinus erzählte nun ganz ruhig das Abenteuer, das er mit der Dame bestanden, von ihrem Eintritt in Lämmerhirts Stube an bis zu ihrer Aufnahme in Herrn Swammers Zimmer. »Mir scheint«, sprach Herr Swammer, als Peregrinus geendigt, »mir scheint, als wenn das alles, was Sie mir zu erzählen beliebt haben, nicht sei als ein merkwürdiger, jedoch ganz angenehmer Traum. Ich will das aber dahingestellt sein lassen und Sie um Ihre Freundschaft bitten, deren ich vielleicht gar sehr bedürfen werde. Vergessen Sie mein mürrisches Betragen und lassen Sie uns einander näher treten. Ihr Vater war ein einsichtsvoller Mann und mein herzlichster Freund. Aber was Wissenschaft, tiefen Verstand, reife Urteilskraft, geübten, richtigen Lebensblick betrifft, so tut es der Sohn dem Vater zuvor. Sie glauben gar nicht, wie ich Sie hoch schätze, mein bester, würdigster Herr Tyß.« »Jetzt ist es Zeit«, lispelte Meister Floh, und in dem Augenblick fühlte Peregrinus in der Pupille des linken Auges einen geringen, schnell vorübergehenden Schmerz. Er wußte, daß Meister Floh ihm das mikroskopische Glas ins Auge gesetzt, doch fürwahr, diese Wirkung des Glases hatte er nicht ahnen können. Hinter der Hornhaut von Swammers Augen gewahrte er seltsame Nerven und Äste, deren wunderlich gekreuzten Gang er bis tief ins Gehirn zu verfolgen und zu erkennen vermochte, daß es Swammers Gedanken waren. Die lauteten aber ungefähr: »Hätte ich doch nicht geglaubt, daß ich hier so wohlfeilen Kaufs davonkomme, daß ich nicht besser ausgefragt werden würde. War aber der Herr Papa ein beschränkter Mensch, auf den ich niemals etwas gab, so ist der Sohn noch verwirrteren Sinnes, dem ein großer Besitz kindischer Albernheit zugegeben. Erzählt mir der Einfallspinsel die ganze Begebenheit mit der Prinzessin und setzt nicht voraus, daß sie mir schon selbst alles erzählt hat, da mein Beginnen mit ihr ein früheres, vertrauliches Verhältnis notwendig voraussetzt. Aber was hilft's? Ich muß schön mit ihm tun, weil ich seiner Hilfe bedarf. Er ist unbefangen genug, mir alles zu glauben, ja, wohl in einfältiger Gutmütigkeit meinem Interesse manches Opfer zu bringen, wofür er keinen andern Dank ernten wird, als dass ich ihn, wenn alles gut abgelaufen und Gamaheh wieder mein ist, hinterm Rücken derb auslache.« »War es«, sprach Herr Swammer, indem er dicht herantrat an Peregrinus, »war es mir doch, als säße ein Floh auf ihrer Halsbinde, werter Herr Tyß.« Die Gedanken lauteten: »Alle Wetter, das war doch wirklich Meister Floh. Das wäre ja ein verfluchter Querstreich, wenn Gamaheh sich nicht geirrt hätte.« Schnell trat Peregrinus zurück, indem er versicherte, dass er den Flöhen gar nicht gram sei. »So«, sprach Herr Swammer, sich tief verbeugend weiter, »so empfehle ich mich dann fürs Erste ganz ergebenst, mein lieber, wertester Herr Tyß.« Die Gedanken lauteten: Ich wollte, dass dich der schwarzgefiederte Satan verschlinge, du verdammter Kerl!« Meister Floh nahm dem ganz in Erstaunen versunkenen Peregrinus das mikroskopische Glas aus der Pupille und sprach dann: »Ihr habt nun, lieber Herr Peregrinus, die wunderbare Wirkung des Instruments, das wohl in der ganzen Welt seinesgleichen nicht findet, erkannt, und werdet einsehen, welche Übermacht es euch über die Menschen gibt, wenn euch ihre innersten Gedanken offen vor Augen liegen. Trüget ihr aber beständig dies Glas im Auge, so würde euch die stete Erkenntnis der Gedanken zuletzt zu Boden drücken, denn nur zu oft wiederholte sich die bittere Kränkung, die ihr soeben erfahren habt. Stets werde ich, wenn ihr euer Haus verlasset, bei euch sein, entweder in der Halsbinde, im Jabot oder sonst an einem schicklichen, bequemen Orte sitzen. Wollt ihr nun die Gedanken dessen wissen, der mit euch spricht, so dürft ihr nur mit dem Daumen schnippen, und augenblicklich habt ihr das Glas im Auge. Herr Peregrinus, den unübersehbaren Nutzen dieser Gabe begreifend, wollte sich eben in die heißeste Danksagung ergießen, als zwei Abgeordnete des Hohen Rats eintraten und ihm ankündigten, dass er eines schweren Vergehens angeklagt sei und dass diese Anklage vorläufige Haft und Beschlagnahme seiner Papiere zur Folge haben müsse. Herr Peregrinus schwur hoch und teuer, dass er sich auch nicht des geringsten Verbrechens bewusst sei. Einer der Abgeordneten meinte aber lächelnd, dass vielleicht in wenigen Stunden seine völlige Unschuld aufgeklärt sein werde, bis dahin müsse er sich aber den Befehlen der Obrigkeit fügen. Was blieb dem Herrn Peregrinus Tyß übrig, als in den Wagen zu steigen und sich nach dem Gefängnis transportieren zu lassen? Man kann denken, mit welchen Empfindungen er an Herrn Swammers Zimmer vorüberging. Meister Floh saß in der Halsbinde des Gefangenen. Ende des dritten Abenteuers. Viertes Abenteuer von Meister Floh, Teil 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann. Viertes Abenteuer, Teil 1. Unerwartetes Zusammentreffen zweier Freunde. Der Rat Knarrpanti und seine peinlichen Grundsätze. Liebesverzweiflung der Distel Zeherit. Optischer Zweikampf zweier Magier. Somnambuler Zustand der Prinzessin Gamahe. Die Gedanken des Traums. Wie Dörtje Elverding beinahe die Wahrheit spricht und die Distel Zeherit mit der Prinzessin Gamahe von dannen rennt. Sehr bald war der Fehlgriff des Wächters ausermittelt, der den Herrn Pepusch als einen nächtlichen Dieb, welcher einzubrechen versuchte, zur Haft gebracht hatte. Man wollte indessen einige Unrichtigkeiten in seinen Pässen bemerkt haben, und dies war die Ursache, warum man ihn ersuchte, irgendeinen angesehenen Bürger in Frankfurt als Gewährsmann aufzustellen, bis dahin sich aber den Aufenthalt auf dem Bürgermeisteramt gefallen zu lassen. Da saß nun Herr Georg Pepusch in einem ganz artigen Zimmer und sann hin und her, wen er wohl in Frankfurt als seinen Gewährsmann aufstellen könne. So lange war er abwesend gewesen, dass er befürchten musste, selbst von denen vergessen worden zu sein, die ihn vormals recht gut gekannt hatten, und an sonstigen Adressen fehlte es ihm gänzlich. Ganz mißmütig sah er zum Fenster hinaus und begann laut sein Schicksal zu verwünschen. Da wurde dicht neben ihm ein anderes Fenster geöffnet, und eine Stimme rief: »Wie? Sehe ich recht? Bist du es, Georg?« Herr Pepusch war nicht wenig erstaunt, als er den Freund erblickte, mit dem er während seines Aufenthalts in Madras den vertrautesten Umgang gepflogen. »Wetter«, sprach Herr Pepusch, »Wetter, wie man so vergesslich, ja, so ganz vor den Kopf geschlagen sein kann. Ich wußt es ja, daß du glücklich in den heimatlichen Stapel eingelaufen bist. Wunderdinge habe ich in Hamburg von deiner seltsamen Lebensweise gehört, und nun ich hier angekommen, denke ich nicht daran, dich aufzusuchen. Doch wer solche Dinge im Kopf hat als ich? Nun, es ist gut, daß der Zufall mir dich zugeführt. Du siehst, ich bin verhaftet. Du kannst mich aber augenblicklich in Freiheit setzen, wenn du gewährleistest, dass ich wirklich der Georg Pepusch bin, den du seit langen Jahren kennest, und kein Spitzbube, kein Räuber. Ich bin, rief Herr Peregrinus Tyß, in der Tat jetzt ein herrlicher, tadelsfreier Gewährsmann, da ich selbst verhaftet eines schweren Verbrechens halber, das ich nicht kenne, ja, von dem ich auch nicht die leiseste Ahnung habe. Doch es möchte geraten sein, das Gespräch der beiden Freunde, die sich auf eine Weise wiederfanden, wie sie es wohl nicht vermuteten, zu unterbrechen und dem geneigten Leser zu sagen, was es mit der Verhaftung des Herrn Peregrinus Tyß für eine Bewandtnis hat. Es ist schwer, ja wohl unmöglich darzutun, wie Gerüchte entstehen. Sie gleichen dem Winde, von dem man nicht weiß, woher er kommt und wohin er fährt. So hat sich auch in der Stadt das Gerücht verbreitet, dass am Weihnachtsabende aus einer großen Gesellschaft, die bei einem reichen Bankier versammelt gewesen, eine sehr vornehme Dame auf unbegreifliche Weise entführt worden. Jeder sprach davon, nannte den Namen des Bankiers und klagte laut, dass die Polizei wenig wachsam sein müsse, wenn eine solche gewaltsame Tat ohne Scheu verübt werden dürfe. Der Rat konnte nicht umhin, Nachforschungen anzustellen. Alle Gäste, die am Weihnachtsabende bei dem Bankier gewesen, wurden vernommen. Jeder sagte, allerdings sei, wie er gehört habe, eine vornehme Dame aus der Gesellschaft entführt worden. Und der Bankier bedauerte gar sehr, dass in seinem Hause solch ein Streich geschehen. Keiner wußte indes den Namen der entführten Dame anzugeben, und als der Bankier die Liste seiner Gäste einreichte, fand es sich, dass keine einzige von den Damen, die zugegen gewesen, vermisst wurde. War dies nun auch der Fall mit sämtlichen einheimischen und fremden Frauen und Mädchen in der ganzen Stadt, von denen keiner am Weihnachtsabend Leid geschehen, so sah der Rat, wie es nicht anders geschehen konnte, das entstandene Gerücht für völlig grundlos und die ganze Sache für erledigt an. Da erschien aber vor dem Rat ein seltsamer Mensch, wohl seiner Kleidung als seinem ganzen Wesen nach, welcher sagte, er sei ein geheimer Hofrat und nenne sich Knarrpanti. Darauf zog er ein Papier mit einem großen Siegel aus der Tasche und überreichte es mit einer höflichen Verbeugung und einer Miene, die deutlich aussprach, wie sehr der Rat durch die hohe Würde, die er, der geheime Hofrat Knarrpanti, bekleide und durch den richtigen Auftrag, den er erhalten, überrascht sein und welcher Respekt ihm nun erwiesen werden würde. Knarrpanti war ein sehr wichtiger Mann, ein sogenanntes Faktotum an dem Hofe eines kleinen Fürsten, auf dessen Namen sich der Herausgeber nicht besinnen kann und von dem nur zu sagen ist, dass es ihm beständig an Geld fehlte und dass von allen Staatseinrichtungen, die er aus der Geschichte kannte, ihm keine besser gefiel als die geheime Staatsinquisition, wie sie ehemals in Venedig stattfand. Diesem Fürsten war wirklich vor einiger Zeit eine von seinen Prinzessinnen abhanden gekommen. Man wußte nicht recht wie. Als nun dem Knarrpanti, der sich gerade in Frankfurt befand, um womöglich einiges Geld für seinen Herrn aufzuborgen, das Gerücht von der entführten vornehmen Dame zu Ohren kam, schrieb er sogleich an den Fürsten, daß es seinen Bemühungen gelungen, der verlorenen Prinzessin auf die Spur zu kommen. Darauf erhielt er sofort den Auftrag, den Räuber zu verfolgen und alles anzuwenden, die Prinzessin aufzufinden und sich ihrer zu bemächtigen, koste es, was es wolle. Diesem Auftrag war ein höfliches Schreiben an den Rat beigelegt, worin derselbe ersucht wurde, dem geheimen Hofrat Knarrpanti und seinen Nachforschungen möglichst beizustehen und auf seinen Antrag den Räuber zu verhaften und ihm den Prozess zu machen. Das Schreiben war aber jenes Papier, welches Knarrpanti dem Rat in der Audienz überreichte und von dem er sich solche große Wirkung versprach. Der Rat erwiderte, das Gerücht von einer vornehmen Dame, die entführt sein soll, sei als grundlos widerlegt, dagegen vollkommen ermittelt, dass überhaupt niemand entführt worden, es könne daher von Ausmittlung eines Entführers nicht die Rede sein, und werde der Herr geheime Hofrat Knarrpanti aller weiteren Nachforschungen entübrigt wohl keines Beistandes bedürfen. Knarrpanti hörte dies alles mit einem selbstzufriedenen Lächeln an und versicherte, dass es seiner ungemeinen Sagazität bereits gelungen, den Täter zu erforschen. Auf die Erinnerung, dass doch eine Tat begangen sein müsse, wenn es einen Täter geben solle, meinte Knarrpanti, dass, sei erst der Verbrecher ausgemittelt, sich das begangene Verbrechen von selbst finde. Nur ein oberflächlicher, leichtsinniger Richter sei, wenn auch selbst die Hauptanklage wegen Verstocktheit des Angeklagten nicht festzustellen, nicht imstande, dies und das hinein zu inquirieren, welches dem Angeklagten doch irgendeinen kleinen Makel anhänge und die Haft rechtfertige. Er müsse schon jetzt dringend auf die schleunige Verhaftung des Entführers seiner Prinzessin antragen, und dieser Entführer sei niemand anders als Herr Peregrinus Tyß, der ihm schon längst als höchst verdächtig bekannt und dessen Papiere er sofort in Beschlag zu nehmen bitte. Der Rat erstaunte über die kecke Anklage eines stillen, unbescholtenen Bürgers und wies Knarrpantis Antrag mit vielem Geräusch zurück. Knarrpanti kam nicht im Mindesten aus der Fassung, sondern versicherte mit einer gewissen widerlichen Anmaßung, die ihm überhaupt eigen, dass, verlange man von ihm zuvor den Nachweis seiner Anklage, er diesen sehr leicht führen könne. Durch zwei Zeugen wolle er nämlich dartun, dass Herr Peregrinus Tyß in der Weihnachtsnacht mit Gewalt ein schön geputztes Mädchen in sein Haus geschleppt habe. Mehr, um die Absurdität dieser Behauptung völlig darzutun, als um auf die Sache wirklich einzugehen, beschloss der Rat, die beiden vorgeschlagenen Zeugen vernehmen zu lassen. Beide, ein Nachbar des Herrn Peregrinus Tyß, der in jener verhängnisvollen Weihnachtsnacht zufällig eben in sein Haus treten wollen, sowie der Wächter, hatten aber aus der Ferne den ganzen Auftritt, als Peregrinus die geheimnisvolle Schöne herbeitrug, beobachtet und bekundeten einstimmig, dass Herr Tyß allerdings eine geputzte Dame in sein Haus gebracht. Beide wollten denn auch bemerkt haben, dass die Dame sich sehr gesträubt und jämmerlich lamentiert. Auf die Frage, warum sie denn dem bedrängten Frauenzimmer nicht zu Hilfe geeilt, erwiderten sie, solches sei ihnen nicht eingefallen. Die Aussage dieser Zeugen setzten den Rat in nicht geringe Verlegenheit, da Herr Peregrinus sich wirklich des Vergehens schuldig gemacht zu haben schien, dessen man ihn anklagte. Knarrpanti sprach wie ein Cicero und bewies, wie der Umstand, dass man jetzt keine Dame vermisse, gar nichts entscheide, da die Dame sich ja wieder aus Peregrinus Haus gerettet haben und aus purer Scham den ganzen Vorfall verschweigen könne. wer die Dame sei, sowie was Herr Tyß noch sonst an gefährlichen Liebesumtrieben begonnen, das würde sich gewiß aus des Verbrechers Papieren ergeben, und er nahm die Gerechtigkeitsliebe des Rats in Anspruch, nach der gewiß keine fluchwürdige Tat ungeahndet bleiben dürfe. Der Rat beschloss fürs Erste, dem Gesuch des würdigen geheimen Hofrats nachzugeben. Und so geschah es, daß des armen Peregrinus Tyß schnelle Verhaftung sowie die Beschlagnahme seiner Papiere erfolgte. Wir kehren zu den beiden Freunden, die nebeneinander die Köpfe aus den Fenstern ihrer Gefängnisse gesteckt haben, zurück. Peregrinus hatte dem Freunde ausführlich erzählt, wie er bei seiner Rückkehr nach Frankfurt sich verwaist gefunden und seitdem in völliger Abgeschiedenheit nur in der Erinnerung an die früheren Tage mitten in der geräuschvollen Stadt ein einsames, freudloses Leben führe. »O ja«, erwiderte Pepusch mürrisch, »ich habe davon gehört. Mir sind die Narrenpossen erzählt worden, die du treibst, um das Leben zu verbringen in kindischer Träumerei. Du willst ein Held der Gemütlichkeit, der Kindlichkeit sein, und darum verhöhnst du die gerechten Ansprüche, die das Leben, die menschliche Gesellschaft an dich macht. Du gibst eingebildete Familienschmäuse und spendest die köstlichen Speisen, die teuern Weine, die du für Tote auftischen ließest, den Armen. Du bescherst dir selbst den heiligen Christ ein und tust, als seist du noch ein Kind. Dann schenkst du aber die Gaben, welche von der Art sind, wie sie wohl verwöhnten Kindern in reicher Elternhause gespendet zu werden pflegen, armen Kindern. Aber du denkst nicht, dass es den Armen eine schlechte Wohltat ist, wenn du einmal ihren Gaumen kitzelst und sie nachher ihr Elend doppelt fühlen, wenn sie aus nagendem Hunger kaum genießbare Speise, die mancher leckere Schoßhund verwirft, kauen müssen. Ha, wie mir diese armen Abfütterung anekelt, wenn ich bedenke, dass das, was an einem Tage verspendet wird, hinreichen würde, sie Monate hindurch zu ernähren, auf mäßige Weise. Du überhäufst die Kinder armer Leute mit glänzenden Spielsachen und bedenkst nicht, dass ein hölzerner, bunt bemalter Säbel, ein Lumpenpüppchen, ein Kuckuck, ein geringes Naschwerk, von Vater und Mutter einbeschert, sie ebenso, vielleicht noch mehr erfreut. Aber sie fressen sich überdem an deinem verdammten Marzipan matt und krank, und mit der Kenntnis glänzenderer Gaben, die ihnen in der Folge versagt bleiben, ist der Keim der Unzufriedenheit, des Missmuts in ihre Seele gepflanzt. Du bist reich, du bist lebenskräftig, und doch entziehst du dich jeder Mitteilung und vereitelst so jedes freundliche Annähern dir wohlwollender Gemüter. Ich will es glauben, dass der Tod deiner Eltern dich erschüttert hat, aber wenn jeder, der einen empfindlichen Verlust erlitten hat, in sein Schneckenhaus kriechen sollte, so würde, beim Teufel, die ganze Welt einem Leichenhause gleichen, und ich wollte nicht darin leben. Aber, Patron, weißt du wohl, dass dich die störrigste Selbstsucht regiert, die sich hinter einer albernen Menschenscheue versteckt? Geh, geh, Peregrinus, ich kann dich nicht mehr achten, nicht mehr dein Freund sein, wenn du dein Leben nicht änderst, die fatale Wirtschaft in deinem Hause nicht aufgibst. Peregrinus schnippte mit dem Daumen, und sogleich warf ihm Meister Floh das mikroskopische Glas ins Auge. Die Gedanken des zürnenden Pepusch lauteten: Ist es nicht ein Jammer, dass ein solcher gemütlicher, verständiger Mensch auf solche bedrohlichen Abwege geraten konnte, die ihn zuletzt zu völliger Abgespanntheit aller besseren Kräfte bringen können? Aber es ist gewiss, dass sein weiches, zum Trübsinn neigendes Gemüt den Stoß nicht ertragen konnte, den ihm der Tod der Eltern versetzte, und dass er Trost in einem Treiben suchte, das an Wahnsinn grenzt. Er ist verloren, wenn ich ihn nicht rette. Ich will ihm desto härter zusetzen, mit desto grelleren Farben ihm das Bild seiner Torheit aufstellen, je mehr ich ihn hochschätze, sein wahrer Freund bin und bleibe.« Peregrinus erkannte an diesen Gedanken, daß er in dem mürrischen Pepusch seinen alten, wahrhaften Freund unverändert wiedergefunden. »Georg«, sprach Peregrinus, nachdem ihm Meister Floh wieder das mikroskopische Glas aus der Pupille genommen. »Georg, ich mag mit dir gar nicht darüber rechten, was du über das Tadelnswerte meiner Lebensweise sagst, denn ich weiß, dass du es sehr gut mit mir meinst. Doch muss ich dir sagen, dass es meine Brust doch erhebt, wenn ich den Armen einen Freudentag bereiten kann. Und ist dies, unerachtet ich dabei an niemanden weniger denke als an mich selbst, gehässige Selbstsucht, so fehle ich wenigstens unbewusst. Das sind die Blumen in meinem Leben, das mir sonst vorkommt wie ein trauriges, unwirtbares Feld voll Disteln.« »Was«, fuhr Georg Pepusch heftig auf, »was sprichst du von Disteln? Warum verachtest du Disteln und setzest sie den Blumen entgegen? Bist du so wenig erfahren in der Naturkunde, um nicht zu wissen, dass die wunderherrlichste Blume, die es nur geben mag, nichts anderes ist als die Blüte einer Distel? Ich meine den Cactus grandiflorus. Und ist die Distel Zeherit nicht eben wieder der schönste Cactus unter der Sonne? Peregrinus, ich habe dir so lange verschwiegen, oder vielmehr verschweigen müssen, weil ich selbst die klare Erkenntnis davon nicht hatte, aber jetzt erfahre ich es, dass ich selbst die Distel Zeherit bin und meine Ansprüche auf die Hand der Tochter des würdigen Königs Sekakis, der holden, himmlischen Prinzessin Gamahe, durchaus nicht aufgeben will und werde. Ich habe sie gefunden, aber in demselben Augenblick erfassten mich dämonische Wächter und Bürgerwachen und schleppten mich ins Gefängnis.« »Wie?« rief Peregrinus halb erstarrt vor Erstaunen. »Auch du, Georg, bist verflochten in die seltsamste aller Geschichten?« »Was für eine Geschichte?« fragte Pepusch. Peregrinus nahm gar keinen Anstand, auch seinem Freunde, wie Herrn Zwammer, alles zu erzählen, was sich bei dem Buchbinder Lämmerhirt und darauf in seinem Hause begeben. Er verschwieg auch nicht die Erscheinung des Meisters Floh, wiewohl, man mag es wohl denken, den Besitz des geheimnisvollen Glases. Georgs Augen brannten. Er biss sich in die Lippen, er schlug sich vor die Stirn, er rief, als Peregrinus geendet, in voller Wut: »Die Verruchte! Die Treulose! Die Verräterin!« Um in der Selbstqual verzweifelnder Liebe jeden Tropfen aus dem Giftbecher, den ihm Peregrinus, ohne es zu ahnen, gereicht, gierig auszukosten, ließ er sich jeden kleinen Zug von Dörtjes Beginnen wiederholen. Dazwischen murmelte er: »In den Armen, an der Brust, glühende Küsse!« Dann sprang er vom Fenster zurück, lief in der Stube umher und gebärdete sich wie ein Rasender. Vergebens rief Peregrinus ihm zu, er möge ihn doch nur weiterhören, er habe ihm noch viel Tröstliches zu sagen. Pepusch ließ nicht nach mit Toben. Das Zimmer wurde aufgeschlossen und ein Abgeordneter des Rates kündigte dem Herrn Peregrinus Tyß an, dass kein gesetzlicher Grund zu seiner längeren Haft gefunden worden und er zurückkehren könne in seine Wohnung. Den ersten Gebrauch, den Peregrinus von seiner wiedererlangten Freiheit machte, war, dass er sich als Gewährsmann für den verhafteten Georg Pepusch gestellte, dem er bezeugte, dass er wirklich der Georg Pepusch sei, mit dem er, in innigster Freundschaft verbunden, zu Madras gelebt und der ihm als ein vermögender, ganz unbescholtener Mann bekannt sei. Von der Distel Zeherit, der schönsten aller Fackeldisteln, schwieg Peregrinus wohlweislich, da er einsah, daß unter den vorwaltenden Umständen dies dem Freunde hätte mehr schädlich als nützlich sein können. Meister Floh ergoß sich in sehr philosophischen, lehrreichen Betrachtungen, die darauf hinausliefen, daß die Distel Zeherit trotz der rauen, störrischen Außenseite sehr human und verständig sei, jedoch sich stets ein wenig zu anmaßend zeige. Im Grunde genommen habe die Distel mit vollem Recht die Lebensweise des Herrn Peregrinus getadelt, sei auch dies in etwas zu harten Ausdrücken geschehen. Er seinerseits wolle wirklich dem Herrn Peregrinus raten, sich von nun an in die Welt zu begeben. »Glaubt mir«, so sprach Meister Floh, »glaubt mir, Herr Peregrinus, es wird euch gar manchen Nutzen bringen, wenn ihr eure Einsamkeit verlasst. Fürs Erste dürft ihr nicht mehr fürchten, scheu und verlegen zu sein, da ihr das geheimnisvolle Glas im Auge die Gedanken der Menschen beherrschet, es daher ganz unmöglich ist, dass ihr nicht überall den richtigen Takt behaupten solltet. Wie fest, wie ruhig könnt ihr vor den höchsten Häuptern auftreten, da ihr Innerstes klar vor euren Augen liegt. Bewegt ihr euch frei in der Welt, so wird euer Blut leichter fließen, jedes trübsinnige Brüten aufhören und, was das Beste ist, bunte Ideen und Gedanken werden aufgehen in eurem Gehirn, das Bild der schönen Gamaheh wird von seinem Glanz verlieren, und bald seid ihr dann besser imstande, mir Wort zu halten.« Herr Peregrinus fühlte, dass beide, Georg Pepusch und Meister Floh, es sehr gut mit ihm meinten. Er nahm sich vor, ihren weisen Rat zu befolgen. Doch so wie er die süße Stimme der holden Geliebten vernahm, welche öfters sang und spielte, so glaubte er nicht, dass es möglich sein werde, das Haus zu verlassen, das ihm zum Paradies geworden. Ende von Teil 1 des vierten Abenteuers. Viertes Abenteuer von Meister Floh, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann. Viertes Abenteuer, Teil 2. Endlich gewann er es doch über sich, einen öffentlichen Spaziergang zu besuchen. Meister Floh hatte ihm das Glas ins Auge gesetzt und Platz genommen im Jabot, wo er sich sanft hin und her zu schaukeln wußte. »Habe ich endlich das seltene Vergnügen, meinen guten, lieben Herrn Tyß wiederzusehen. Sie machen sich rar, bester Freund, und alles schmachtet doch nach Ihnen. Lassen Sie uns doch irgendwo eintreten, eine Flasche Wein leeren auf Ihr Wohl, mein Herzensfreund. Wie ich mich freue, Sie zu sehen!« So rief ihm ein junger Mann entgegen, den er kaum zwei-, dreimal gesehen. Die Gedanken lauteten: »Kömmt der alberne Misanthrop auch einmal zum Vorschein? Aber ich muß ihm schmeicheln, weil ich nächstens Geld von ihm borgen will. Er wird doch nicht des Teufels sein und meine Einladung annehmen. Ich habe keinen Groschen Geld, und kein Wirt borgt mir mehr.« Zwei sehr zierlich gekleidete junge Mädchen traten dem Peregrinus geradezu in den Weg. Es waren Schwestern, weitläufig mit ihm verwandt. »Ei«, rief die eine lachend, »ei, Vetterchen, trifft man Sie einmal? Es ist gar nicht hübsch von Ihnen, dass Sie sich so einsperren, dass Sie sich nicht sehen lassen. glauben Sie nicht, wie Muttchen Ihnen gut ist, weil Sie so ein anständiger Mensch sind. Versprechen Sie mir, bald zu kommen. Da, küssen Sie mir die Hand.« Die Gedanken lauteten: »Wie, was ist das? Was ist mit dem Vetter vorgegangen? Ich wollte ihn recht in Furcht und Angst setzen. Sonst lief er vor mir, vor jedem Frauenzimmer, und jetzt bleibt er stehen und guckt mir so ganz sonderbar ins Auge und küsst mir die Hand ohne alle Scheu. Sollte er in mich verliebt sein? Das fehlte noch. Die Mutter sagt, er sei etwas dämisch. Was tut's? Ich nehm ihn. Ein dämischer Mann ist, wenn er reich ist wie der Vetter, eben der Beste.« Die Schwester hatte mit niedergeschlagenen Augen und hochroten Wangen bloß gelispelt: »Ja, besuchen Sie uns recht bald, lieber Vetter.« Die Gedanken lauteten: »Der Vetter ist ein recht hübscher Mensch, und ich begreife nicht, warum ihn die Mutter albern und abgeschmackt nennt und ihn nicht leiden mag. Wenn er in unser Haus kommt, verliebt er sich in mich, denn ich bin das schönste Mädchen in ganz Frankfurt. Ich nehme ihn, weil ich einen reichen Menschen heiraten will, damit ich bis 11 Uhr schlafen darf und teurere Schals tragen kann als die Frau von Lersner.« Ein vorüberfahrender Arzt ließ, als er den Peregrinus erblickte, den Wagen halten und schrie zum Schlage heraus: »Guten Morgen, bester Tyß! Sie sehen aus wie das Leben. Der Himmel erhalte Sie bei guter Gesundheit. Aber wenn Ihnen etwas zustoßen sollte, so denken Sie an mich, den alten Freund Ihres seligen Herrn Vaters. Solchen kräftigen Naturen helfe ich auf die Beine in weniger Zeit. Adieu!« Die Gedanken lauteten: »Ich glaube, der Mensch ist aus purem Geiz beständig gesund. Aber er sieht mir so blass, so verstört aus. Er scheint mir endlich was am Halse zu haben. Nun, kommt er mir unter die Hände, so soll er nicht wieder so bald vom Lager aufstehen. Er soll tüchtig büßen für seine hartnäckige Gesundheit.« »Sein's schönstens gegrüßt, Wohledler«, rief ihm gleich darauf ein alter Kaufmann entgegen. »Sehen Sie, wie ich laufe und renne, wie ich mich plagen muß der Geschäfte halber. Wie weise ist es, daß Sie sich den Geschäften entzogen, unerachtet es bei Ihren Einsichten Ihnen gar nicht fehlen könnte, den Reichtum Ihres braven Herrn Vaters zu verdoppeln.« Die Gedanken lauteten: »Wenn der Mensch nur Geschäfte machen wollte, der verwirrte Einfallspinsel würde in kurzer Zeit seinen ganzen Reichtum verspekulieren. Und das wäre dann ein Gaudium. Der alte Herr Papa, der seine Freude daran hatte, andere ehrliche Leute, die sich durch ein kleines Bankrottchen aufhelfen wollten, schonungslos zu ruinieren, würde sich im Grabe umdrehen.« Noch viel mehr solche schneidende Widersprüche zwischen Worten und Gedanken liefen dem Peregrinus in den Weg. Stets richtete er seine Antworten mehr nach dem ein, was die Leute gedacht, als nach dem, was sie gesprochen, und so konnte es nicht fehlen, dass, da Peregrinus in der Leute Gedanken eingedrungen, sie selbst gar nicht wussten, was sie von dem Peregrinus denken sollten. Zuletzt fühlte sich Herr Peregrinus ermüdet und betäubt. Er schnippte mit dem Daumen, und sogleich verschwand das Glas aus der Pupille des linken Auges. Als Peregrinus in sein Haus trat, wurde er durch ein seltsames Schauspiel überrascht. Ein Mann stand in der Mitte des Flurs und sah durch ein seltsam geformtes Glas unverwandten Blickes nach Herrn Swammers Stubentür. Auf dieser Türe spielten aber sonnenhelle Kreise in Regenbogenfarben, fuhren zusammen in einen feurig glühenden Punkt, der durch die Tür zu dringen schien. Sowie dies geschehen, vernahm man ein dumpfes Ächzen, von Schmerzenslauten unterbrochen, das aus dem Zimmer zu kommen schien. Zu seinem Entsetzen glaubte Herr Peregrinus, Gamahes Stimme zu erkennen. »Was wollen Sie? Was treiben Sie hier?« So fuhr Peregrinus auf den Mann los, der wirklich Teufelskünste zu treiben schien, indem stets rascher, stets feuriger die Regenbogenkreise spielten, stets glühender der Punkt hineinfuhr, stets schmerzlicher die Jammerlaute aus dem Zimmer ertönten. »Ah«, sprach der Mann, indem er seine Gläser zusammenschob und schnell einsteckte, »ah, sieh da, der Herr Wirt! Verzeihen Sie, bester Herr Tyß, daß ich hier ohne Ihre gütige Erlaubnis operiere, aber ich war bei Ihnen, um mir diese Erlaubnis zu erbitten. Da sagte mir aber die gute, freundliche Aline, daß Sie ausgegangen wären und die Sache hier unten litt keinen Aufschub.« »Welche Sache?« fragte Peregrinus ziemlich barsch. »Welche Sache hier unten ist's, die keinen Aufschub leidet?« »Sollten Sie«, fuhr der Mann mit widrigem Lächeln fort, »sollten Sie, wertester Herr Tyß, denn nicht wissen, dass mir meine ungeratene Nichte Dörtje Elverdink entlaufen ist? Sie sind ja, wiewohl mit großem Unrecht, als Ihr Entführer verhaftet worden, weshalb ich denn auch, sollte es darauf ankommen, mit vielem Vergnügen Ihre völlige Unschuld bezeugen werde.« »Nicht zu Ihnen, nein, zu dem Herrn Swammerdamm, der sonst mein Freund war, sich jetzt aber in meinen Feind verkehrt hat, ist die treulose Dörtje geflüchtet. Sie sitzt hier im Zimmer, ich weiß es, und zwar allein, da Herr Swammerdamm ausgegangen. Eindringen kann ich nicht, da die Türe fest verschlossen und verriegelt ist, ich aber viel zu gutmütig bin, um Gewalt anzuwenden. Deshalb nehme ich mir aber die Freiheit, die Kleine mit meinem optischen Materinstrument etwas zu quälen, damit sie doch erkenne, dass ich, trotz ihres eingebildeten Prinzessinnentums, ihr Herr und Meister bin.« »Der Teufel«, schrie Peregrinus im höchsten Grimm, »der Teufel sind Sie, Herr, aber nicht Herr und Meister der holden himmlischen Gamaheh. Fort aus dem Hause! Treiben Sie Ihre Satanskünste, wo Sie wollen, aber hier scheitern Sie damit. Dafür werde ich sorgen.« »Ereifern«, sprach Leuwenhoek, »ereifern Sie sich doch nicht, bester Herr Tyß. Ich bin ein unschuldiger Mann, der nichts will als alles Gute. Sie wissen nicht, wessen Sie sich annehmen. Es ist ein kleiner Unhold, ein kleiner Basilisk, der dort im Zimmer sitzt, in der Gestalt des holdesten Weiblein. Möchte sie, wenn ihr der Aufenthalt bei meiner Wenigkeit durchaus mißfiel, doch geflohen sein. Aber durfte die treulose Verräterin mir mein schönstes Kleinod, den besten Freund meiner Seele, ohne den ich nicht leben, nicht bestehen kann, rauben? Durfte sie mir den Meister Floh entführen? Sie werden, Verehrtester, nicht verstehen, was ich meine, aber...« Hier konnte sich Meister Floh, der von dem Jabot des Herrn Peregrinus hinaufgesprungen war und den sicheren und bequemeren Platz in der Halsbinde eingenommen hatte, nicht enthalten, ein feines, höhnisches Gelächter aufzuschlagen. »Ha!« rief Leuwenhoek, wie vom jähen Schreck getroffen. »Ha! Was war das? Sollte es möglich sein? Ja, hier an diesem Orte! Erlauben Sie doch, verehrtester Herr Peregrinus!« Damit streckte Leuwenhoek den Arm aus, trat dicht heran an Herrn Peregrinus und wollte nach seiner Halsbinde greifen. Peregrinus wich ihm aber geschickt aus, fasste ihn mit starker Faust und schleppte ihn nach der Haustüre, um ihn ohne weiteres hinauszuwerfen. Eben als Peregrinus sich mit Leuwenhoek, der sich in ohnmächtigen Protestationen erschöpfte, dicht an der Türe befand, wurde diese von außen geöffnet, und hinein stürmte Georg Pepusch, hinter ihm aber Herr Swammerdamm. Sowie Leuwenhoek seinen Feind Swammerdamm erblickte, riss er sich los mit der höchsten Anstrengung seiner letzten Kräfte, sprang zurück und stemmte sich mit dem Rücken gegen die Türe des verhängnisvollen Zimmers, wo die Schöne gefangen saß. Swammerdamm zog, dies gewahrend, ein kleines Fernglas aus der Tasche, schob es lang aus und ging dem Feinde zu Leibe, indem er laut rief: »Zieh, Verdammter, wenn du Courage hast!« Schnell hatte Leuwenhoek ein ähnliches Instrument in der Hand, schob es ebenfalls auseinander und schrie: »Nur heran! Ich stehe dir! Bald sollst du meine Macht fühlen!« Beide setzten nun die Ferngläser ans Auge und fielen grimmig gegeneinander aus, mit den schärfsten mörderischen Streichen, indem sie ihre Waffen durch Ein- und Ausschieben bald verlängerten, bald verkürzten. Da gab es Finten, Paraden, Volten, kurz alle nur möglichen Fechtkünste, und immer mehr schienen sich die Gemüter zu erhitzen. Wurde einer getroffen, so schrie er laut auf, sprang in die Höhe, machte die wunderlichsten Kapriolen, die schönsten Entrechats, Pirouetten, wie der beste Solotänzer von der Pariser Bühne, bis der andere ihn mit dem verkürzten Fernglas fest fixierte. Geschah diesem nun Gleiches, so machte er es ebenso. So wechselten sie mit den ausgelassensten Sprüngen, mit den tollsten Gebärden, mit dem wütendsten Geschrei, der Schweiß tropfte ihnen von der Stirn herab, die blutroten Augen traten ihnen zum Kopfe heraus, und da man nur ein wechselseitiges Anblicken durch die Ferngläser, sonst aber keine Ursache ihres Veitstanzes gewahrte, so mußte man sie für Rasende halten, die dem Irrenhaus entsprungen. Die Sache war übrigens ganz artig anzusehen. Herrn Swammerdamm gelang es endlich, den bösen Leuwenhoek aus seiner Stellung an der Türe, die er mit hartnäckiger Tapferkeit behauptete, zu vertreiben und den Kampf in den Hintergrund des Flures zu spielen. Georg Pepusch nahm den Augenblick wahr, drückte die freigewordene Tür, die weder verschlossen noch verriegelt war, auf und schlüpfte ins Zimmer hinein. Sogleich stürzte er aber auch wieder heraus und schrie: »Sie ist fort! Fort!« und eilte mit Blitzeschnelle aus dem Hause von dannen. Beide, Leuwenhoek und Swammerdamm, hatten sich schwer getroffen, denn beide hüpften, tanzten auf die tolle Weise und machten dazu mit Heulen und Schreien eine Musik, die dem Wehgeschrei der Verdammten in der Hölle zu gleichen schien. Peregrinus wußte in der Tat nicht recht, was er beginnen sollte, die Wütenden auseinanderzubringen und so einen Auftritt zu endigen, der ebenso lächerlich als entsetzlich war. Endlich gewahrten beide, daß die Türe des Zimmers weit offen stand, vergaßen Kampf und Schmerz, steckten die verderblichen Waffen ein und stürzten sich ins Zimmer. Schwer fiel es nun erst dem Peregrinus Tyß aufs Herz, daß die Schönste aus dem Hause entflohen. Er verwünschte den abscheulichen Leuwenhoek in die Hölle. Da ließ sich auf der Treppe Alinens Stimme vernehmen. Sie lachte laut auf und rief wiederum dazwischen: »Was man nicht alles erlebt! Wundersam! Unglaublich! Wer hätte sich das träumen lassen?« »Was ist«, fragte Peregrinus kleinlaut, »was ist denn schon wieder Unglaubliches vorgefallen?« »Oh, lieber Herr Tyß«, rief ihm die Alte entgegen, »kommen Sie doch nur schnell herauf, gehen Sie doch nur in Ihr Zimmer.« Die Alte öffnete ihm schalkig kichernd die Türe seines Gemachs. Als er hineintrat, da, o Wunder, o Wonne, hüpfte ihm die holde Dörtje Elverdink entgegen, gekleidet in das verführerische Gewand von Silberzindel, wie er sie bei dem Herrn Swammer erblickt. »Endlich, endlich sehe ich dich wieder, mein süßer Freund«, lispelte die Kleine und wußte sich dem Peregrinus so anzuschmiegen, daß er nicht umhin konnte, sie, aller guten Vorsätze unerachtet, auf das Zärtlichste zu umarmen. Die Sinne wollten ihm vergehen vor Entzücken und Liebeslust. Wohl oft hat es sich aber begeben, daß jemand gerade im höchsten Rausch der überschwänglichsten Wonne sich recht derb die Nase stieß und plötzlich, geweckt durch den irdischen Schmerz, aus dem seligen Jenseits hinabfiel in das ordinäre Diesseits. Gerade so erging es Herrn Peregrinus. Als er sich nämlich hinabbückte, um Dörtjes süßen Mund zu küssen, stieß er sich ganz entsetzlich die nicht unansehnliche Nase an dem Diadem von funkelnden Brillanten, das die Kleine in den schwarzen Locken trug. Der empfindliche Schmerz des Stoßes an den eckicht geschliffenen Steinen brachte ihn hinlänglich zu sich selbst, um das Diadem zu gewahren. Das Diadem mahnte ihn aber an die Prinzessin Gamaheh, und dabei mußte ihm wieder alles einfallen, was ihm Meister Floh von dem verführerischen Wesen gesagt hatte. Er bedachte, daß einer Prinzessin, der Tochter eines mächtigen Königs, unmöglich an seiner Liebe etwas gelegen sein könnte, und daß ihr ganzes, liebeatmendes Betragen wohl nur als gleisnerischer Trug gelten dürfte, durch den die Verräterin sich den zauberischen Floh wieder verschaffen wolle. Dies betrachtend glitt ein Eisstrom durch sein Inneres, der die Liebesflamme, wenn auch nicht gänzlich auslöschte, so doch wenigstens dämpfte. Peregrinus wand sich sanft aus den Armen der Kleinen, die ihn liebend umfasst hatte, und sprach leise mit niedergeschlagenen Augen: »Ach du lieber Himmel, sie sind ja doch die Tochter des mächtigen Königs Sekakis, die schöne, hohe, herrliche Prinzessin Gamaheh. Verzeihung, Prinzessin, wenn mich ein Gefühl, dem ich nicht widerstehen konnte, hinriß zur Torheit, zum Wahnsinn. Aber sie selbst, durchlauchtigste...« »Was?« unterbrach Dörtje Elverdink den Peregrinus. »Was sprichst du, mein holder Freund? Ich, eines mächtigen Königs Tochter? Ich, eine Prinzessin? Ich bin ja deine liebe Aline, die dich lieben wird bis zum Wahnsinn, wenn du... Doch, wie ist mir denn? Aline, die Königin von Golconda? Die ist ja schon bei dir. Ich habe mit ihr gesprochen. Eine gute, liebe Frau. Doch alt ist sie geworden und lange nicht mehr so hübsch als zur Zeit ihrer Verheiratung mit dem französischen General. Weh mir! Ich bin wohl nicht die Rechte. Ich habe wohl nie in Golconda geherrscht. Weh mir!« Die Kleine hatte die Augen geschlossen und begann zu wanken. Peregrinus brachte sie auf den Sofa. »Gamaheh«, fuhr sie, wie somnambul sprechend, fort. »Gamaheh, sagst du? Gamaheh, die Tochter des Königs Sekakis? Ja, ich erinnere mich, in Famagusta. Ich war eigentlich eine schöne Tulpe. Doch nein, schon damals fühlte ich Sehnsucht und Liebe in der Brust. Still, still davon.« Die Kleine schwieg. Sie schien ganz einschlummern zu wollen. Peregrinus unternahm das gefährliche Wagestück, sie in eine bequemere Stellung zu bringen. Doch so wie er die Holde sanft umschlang, stach ihn eine versteckte Nadel recht derb in den Finger. Seiner Gewohnheit nach schnippte er mit dem Daumen. Meister Floh hielt das aber für das verabredete Zeichen und setzte ihm augenblicklich das mikroskopische Glas in die Pupille. So wie immer erblickte Peregrinus hinter der Hornhaut der Augen das seltsame Geflecht der Nerven und Adern, die bis in das tiefe Gehirn hineingingen. Aber durch dies Geflecht schlangen sich hell blinkende Silberfaden, wohl hundertmal dünner als die Faden des dünnsten Spinngewebes, und eben diese Faden, die endlos zu sein schienen, da sie sich hinausrankten aus dem Gehirn in ein selbst dem mikroskopischen Auge unentdeckbares Etwas, verwirrten, vielleicht Gedanken sublimerer Art, die andern von leichter zu erfassender Gattung. Peregrinus gewahrte bunt durcheinander Blumen, die sich zu Menschen gestalteten, dann wieder Menschen, die in die Erde zerflossen und dann als Steine, Metalle hervorblinkten, und dazwischen bewegten sich allerlei seltsame Tiere, die sich unzählige Male verwandelten und wunderbare Sprachen redeten. Keine Erscheinung passte zu der andern, und in der bangen Klage brustzerreißender Wehmut, die durch die Luft ertönte, schien sich die Dissonanz der Erscheinungen auszusprechen. Doch eben diese Dissonanz verherrlichte noch mehr die tiefe Grundharmonie, die siegend hervorbrach und alles, was entzweit geschienen, vereinigte zu ewiger, namenloser Lust. »Verwirrt«, zischelte Meister Floh, »verwirrt euch nicht, guter Herr Peregrinus. Das sind Gedanken des Traums, die ihr da schaut. Sollte auch vielleicht noch etwas mehr dahinter stecken, so ist es wohl jetzt nicht an der Zeit, das weiter zu untersuchen. Ruft nur die verführerische Kleine bei ihrem rechten Namen und fragt sie dann aus, wie ihr nur Lust habt.« Da die Kleine verschiedene Namen führte, so hätte es, wie man denken sollte, dem Peregrinus schwer fallen müssen, den Rechten zu treffen. Peregrinus rief aber, ohne sich im Mindesten zu besinnen, »Dörtje Elverdink, holdes, liebes Mädchen!« »Wäre es kein Trug? Wäre es möglich, dass du mich wirklich lieben könntest?« Sogleich erwachte die Kleine aus ihrem träumerischen Zustande, schlug die Äuglein auf und sprach mit leuchtendem Blick, »Welche Zweifel, mein Peregrinus! Kann ein Mädchen wohl das beginnen, was ich begann, wenn nicht die glühendste Liebe ihre Brust erfüllt? Peregrinus, ich liebe dich wie keinen andern, und willst du mein sein, so bin ich dein von ganzer Seele und bleibe bei dir, weil ich nicht von dir lassen kann, und nicht etwa bloß um der Tyrannei des Onkels zu entfliehen.« Die Silberfaden waren verschwunden, und die gehörig geordneten Gedanken lauteten, »Wie ist das zugegangen? Erst heuchelte ich ihm Liebe, bloß um den Meister Floh mir und dem Leuwenhoek wiederzugewinnen, und jetzt bin ich ihm in der Tat gut geworden. Ich habe mich in meinen eigenen Fallstricken gefangen. Ich denke kaum mehr an den Meister Floh. Ich möchte ewig dem Mann angehören, der mir liebenswürdiger vorkommt als alle, die ich bis jetzt gesehen.« Man kann sich vorstellen, wie diese Gedanken alles selige Entzücken in Peregrinus' Brust entflammten. Er fiel vor der Holden nieder, bedeckte ihre Händchen mit tausend glühenden Küssen, nannte sie seine Wonne, seinen Himmel, sein ganzes Glück. »Nun«, lispelte die Kleine, indem sie ihn sanft an ihre Seite zog, »nun, mein Teurer, wirst du gewiß einen Wunsch nicht zurückweisen, von dessen Erfüllung die Ruhe, ja, das ganze Dasein deiner Geliebten abhängt.« »Verlange«, erwiderte Peregrinus, indem er die Kleine zärtlich umschlang, »verlange alles, mein süßes Leben, alles, was du willst, dein leisester Wunsch ist mir Gebot. Nichts in der Welt ist mir so teuer, dass ich es nicht dir, nicht deiner Liebe mit Freuden opfern sollte.« »Weh mir«, zischelte Meister Floh, »wer hätte das gedacht, dass die Treulose siegen sollte? Ich bin verloren.« »So höre denn«, fuhr die Kleine fort, nachdem sie die glühenden Küsse, die Peregrinus auf ihre Lippen gedrückt, feurig erwidert hatte, »so höre denn, ich weiß, auf welche Art der...« Die Tür sprang auf und hineintrat Herr Georg Pepusch. »Zeherit!« schrie wie in Verzweiflung die Kleine auf und sank leblos in den Sofa zurück. Die Distel Zeherit flog aber auf die Prinzessin Gamaheh los, nahm sie in den Arm und rannte mit ihr blitzschnell von dannen. Meister Floh war für diesmal gerettet. Ende des vierten Abenteuers.